Wie muss man sich Krieg und Kriegsführung in der griechisch-römischen Antike vorstellen? Welche Rolle spielten die Krieger, die Soldaten? Das vorliegende Hörbuch beantwortet Fragen wie diese und hat dabei stets die beteiligten Menschen und ihre Schicksale im Blick. Die siegreichen Heerführer, das Los der Unterlegenen und nicht zuletzt die Konsequenzen für die Zivilbevölkerung. Einleitung. Krieg in der Antike, wem kommen dabei nicht der Trojanische Krieg, der Perserkrieg oder die römischen Legionen in den Sinn? Erinnerungen an vergangene Schulstunden. Doch darf man diese drei Begriffe überhaupt in einem Atemzug nennen? Fand der Trojanische Krieg wirklich statt? Gehören die Erzählungen über den Trojanischen Krieg wie Homers Ilias nicht in den Bereich des Mythos? Es mag erstaunlich klingen, aber diese Frage ist in unserem Zusammenhang belanglos. Auch wenn der Trojanische Krieg nicht stattgefunden hat, die Ilias verrät uns viel darüber, wie zur Zeit Homers im 8. Jahrhundert vor Christus gekämpft wurde. Denn Homer lässt seine Helden so kämpfen, wie er es aus der Realität, aus der Zeit, in der er lebte, kannte. Auch in Bildern finden wir dieses Phänomen, die Projektion eines Mythos, der sich in lange zurückliegenden Zeiten abgespielt haben soll, in ein aktuelles, dem Produzenten und zeitgenössischen Betrachter geläufiges Ambiente. Die Zahl der uns bekannten Kriege in der Antike ist hoch und kann durchaus mit den Kriegen anderer Epochen, wie beispielsweise dem europäischen Mittelalter, konkurrieren. Doch muss man wissen, worum es im Dritten Heiligen Krieg oder im Ersten Illyrischen Krieg ging, wer gegen wen kämpfte? Auch wenn beide Kriege mit großem Leid für die Betroffenen verbunden waren, für uns sind sie nur noch Episoden, ein Teil des Bildes, das uns die antiken Quellen von den Griechen und Römern vermitteln. Dieses Bild ist unser Thema. Krieg findet nicht nur auf dem Schlachtfeld statt. Er beginnt in den Köpfen der Menschen und er endet im schlimmsten Falle bei einer Niederlage des eigenen Heeres für das ganze Volk mit Plünderung, Versklavung und Tod. Ein Sieg hingegen bringt Macht und Wohlstand. Dinge, für die es sich anscheinend damals wie heute zu kämpfen lohnt. Feindbilder, mythische Gegner, Götter und Heroen im Krieg. In der Theogonie des Hesiod, einer der ältesten Dichtungen des klassischen Altertums, wimmelt es geradezu von bedrohlichen Wesen, die als Feinde der Götter wie der Menschen auftreten. Besungen wird die Abstammung der Unsterblichen, angefangen bei Gaia und Uranos, Erde und Himmel, über die Titanen und die olympischen Götter bis hin zu einer Vielzahl wenig bekannter Gestalten, die jedoch alle einen festen Platz im griechischen Universum einnahmen. So auch das Wesen, von dem hier die Rede ist. Typhon, den Gaia nach dem Untergang der Titanen als Rivalen des Zeus gebar. Zeus gelingt es schließlich, Typhon zu besiegen und in die Unterwelt den Tartaros zu werfen. Töten kann er Typhon nicht, da dieser ebenso unsterblich ist wie Zeus selbst. Doch er kann dessen unheilbringende Macht eindämmen, die sich fortan nur noch in Stürmen und Vulkanausbrüchen äußert. Diese Passage aus der Theogonie ist charakteristisch für die Vorstellung der Griechen. Gaia, die Erde, bringt Gutes, aber immer wieder auch Böses hervor. Eine Welt ohne Böses gibt es nicht. Aufgabe des Guten ist es, wachsam zu sein und das Böse rechtzeitig einzugrenzen, damit kein größeres Unheil geschieht. Bezeichnenderweise kann der Gute den Bösen nicht völlig besiegen, denn beide sind unsterblich. Nach Hesiod ist die Welt demnach ein ewiger Kriegsschauplatz zwischen dem Guten und dem Bösen. Gerechtigkeit und Ordnung werden von den olympischen Göttern vertreten, denen die Griechen so manche sympathisch menschlichen Züge andichteten. Ihnen gegenüber stehen schreckliche, oft monsterartige Wesen, die für alles Leid verantwortlich gemacht werden und deren Anblick allein schon furchterregend ist. Daneben erzählten sich die Griechen auch von Völkern oder Stämmen, mit denen vor langer Zeit Götter und Menschen im Krieg lagen, den Kentauren beispielsweise, wilde, urwüchsige Gestalten, halb Mensch, halb Pferd, die in den Wäldern Thessaliens hausen sollten, rohes Fleisch aßen und wegen ihrer Lüsternheit und Trinksucht verrufen waren. Damit verkörperten sie gleichsam den Gegensatz zur Zivilisation. Auf der Hochzeit des Königs der Lapiten, Peirithoos, hatten die Kentauren dem Wein allzu sehr zugesprochen und vergriffen sich an den Frauen der Lapiten, eine eklatante Verletzung des Gastrechtes. Ein heftiger Kampf entbrannte, der schließlich vom Gott Apollon zugunsten der Lapiten entschieden wurde. Die Zivilisation siegt über ihre Feinde. Zu den mythischen Gegnern der Götter zählt auch das Riesengeschlecht der Giganten, die wie Typhon Gaia zur Mutter haben und bereits als Krieger in voller Rüstung zur Welt kommen, um die olympischen Götter zu entmachten. Erst mit Hilfe eines Sterblichen können die Giganten bezwungen werden. Der griechische Nationalheld Herakles kämpft hier Seite an Seite mit den Göttern. Bei Hesiod sind die Giganten nur aufgrund ihrer Größe furchterregend. Ansonsten unterscheiden sie sich äußerlich nicht von den olympischen Göttern und damit auch nicht von den Menschen. Erst später werden ihnen als Kindern der Erde Schlangenbeine angedichtet, wodurch sie unmenschliche Züge erhalten. Alle mythischen Gegner der Griechen und ihrer Götter, von denen bisher die Rede war, haben eines gemeinsam. Sie sind anders. Ganz gleich, ob es sich um schreckliche Ungeheuer handelt, um wilde, ungestüme Mischwesen oder ob Frauen wie die Amazonen die Rolle der Männer einnehmen. Und sie bedrohen die Zivilisation, sind Feinde von Recht und Ordnung. Was liegt näher, als auch die realen Feinde in dieses Raster einzuordnen? Doch nicht alle mythischen Feinde der Griechen waren anders. Ihre prominentesten Gegner, die uns vor allem durch Homers Ilias vertraut sind, die Trojaner, waren ebenfalls Griechen. Auf beiden Seiten herrschten Könige. In Troja regierte Priamos, ihm gegenüber stand Agamemnon, der König von Mykene. Beide Parteien kämpften auf gleiche Weise, waren gleich gerüstet, besaßen gleichermaßen herausragende Kriegshelden, wie beispielsweise Achill und Hektor. Und nicht zuletzt wurden beide Seiten von den olympischen Göttern unterstützt. Die Liste der mythischen Kriege, in denen Griechen gegen Griechen antraten, ließe sich beliebig erweitern. Was aber steht dahinter? Bedrohten die Trojaner die Zivilisation? Und wieso fochten die Götter auf verschiedenen Seiten? Der Auslöser für den Trojanischen Krieg ist der Sage nach auf göttlicher Ebene zu suchen. Hera, Athena und Aphrodite streiten sich darum, welche von ihnen die schönste sei. Als sie sich nicht einig werden können, bitten sie den trojanischen Prinzen Paris als Schiedsrichter zu fungieren. Er kürt Aphrodite zur Schönsten, nicht zuletzt, weil sie ihm als Belohnung die schönste Frau auf Erden verspricht, Helena, die Gemahlin des Königs von Sparta, Menelaos. Paris reist nach Sparta und wird dort vom König gastfreundlich aufgenommen. Doch indem er schließlich Helena nach Troja entführt, verletzt er das heilige Gastrecht schwer. Und hier liegt der unmittelbare Auslöser für den Trojanischen Krieg, ein grundlegendes Gesetz, das Recht und Ordnung unter den Menschen garantiert wird, übertreten. Damit begeht Paris einen Frevel gegen die Götter und wird so gleichsam zu einem Feind der Zivilisation. Die Barbaren, fremde Völker aus griechisch-römischer Sicht. Am Ende des zweiten Gesanges der Ilias nennt Homer alle Völker, die auf Seiten der Trojaner kämpften, darunter auch die barbarisch sprechenden Karer, deren Heimat im südwestlichen Kleinasien lag. Der Begriff Barbaren begegnet uns hier in seiner ursprünglichen Bedeutung, nicht griechisch sprechend. Auch wenn Homer das Wort keineswegs wertend verwendet, beinhaltet es doch etwas Abfälliges. Die Barbaren konnten wie die Tiere nicht verständlich reden. Sie stammelten, was das Wort lautmalerisch ausdrückt. Der Begriff ist wahrscheinlich im Laufe der griechischen Kolonisation unter Italiens, Siziliens und Kleinasiens aufgekommen, als Griechen erstmals auf breiter Basis mit fremden, nicht griechisch sprechenden Menschen konfrontiert waren. Die Unterscheidung zwischen Griechen und Barbaren hängt jedoch nicht allein von der Sprache ab. Auch die Staatsform spielt eine Rolle. In Athen hatte Kleisthenes mit seinen Reformen 507 vor Christus den Grundstein für die Demokratie gelegt. Das Perserreich hingegen wurde vom Großkönig regiert. Deshalb waren die Perser für die Griechen nichts anderes als Sklaven, die von ihrem König wie Tiere geführt wurden. Antike Gelehrte suchten nach Begründungen für die Unterschiede zwischen Griechen und Barbaren. Eine Theorie basierte auf der Einteilung der Erde in fünf Klimazonen, den beiden Polarzonen, je einer gemäßigten Zone auf der Nord- und Südhalbkugel und der Äquatorialzone, die ebenso wie die Polarzonen wegen ihres Klimas als unbewohnbar angesehen wurde. Im Zentrum der gemäßigten Zone der nördlichen Halbkugel lag Griechenland und bildete damit den Mittelpunkt der bekannten Welt, an dem sich alle positiven Eigenschaften der Völker vereinten. Doch nicht alle sahen die Barbaren als unzivilisierte Völker. Für Herodot beispielsweise waren die Ägypter zwar Barbaren, also nicht Griechen, was ihn aber nicht daran hinderte, Hochachtung vor ihrer jahrtausendealten Kultur zu haben, ja sogar darauf hinzuweisen, dass auch die Ägypter Menschen mit anderer Sprache als Barbaren bezeichneten. Mit dem Aufstieg der Makedonen zu einer bedeutenden Macht wurden plötzlich andere Griechen zu Barbaren. Die Athener fürchteten wieder einmal den Verlust ihrer Freiheit. Vor allem der Redner Demosthenes machte gegen die Makedonen Stimmung und bezeichnete ihren König Philipp als Barbaren. Nachdem der jedoch in der Schlacht von Chaironeia die Herrschaft über ganz Griechenland errungen hatte, war es zweckmäßiger, fortan von einer Dreiteilung in Griechen, Makedonen und Barbaren zu sprechen. Auch die Feldzüge Alexanders des Großen von 336 bis 323 vor Christus änderten nichts an dieser Vorstellung. In den eroberten Ländern bildeten Makedonen und Griechen nun die Oberschicht und blieben größtenteils unter sich. Erst der Geograf Eratosthenes plädierte im 3. Jahrhundert vor Christus für eine völlig neue Sichtweise, nach der nur noch zwischen Guten und Schlechten, Gebildeten und Ungebildeten unterschieden werden sollte. Griechenland, das sich einst als Zentrum der Welt empfunden hatte, rückte mit dem Erstarken einer neuen Macht mehr und mehr ins Abseits. Ohnehin spielte sich im 3. Jahrhundert vor Christus griechische Geschichte mehr und mehr in Kleinasien und im Vorderen Orient ab, wo die verschiedenen hellenistischen Königreiche, die sich nach Alexanders Tod gebildet hatten, damit beschäftigt waren, gegeneinander Krieg zu führen. Zur gleichen Zeit erstarkte Rom, man möchte fast meinen, von den Staaten Griechenlands nahezu unbemerkt. Jedenfalls gerieten die griechischen Kolonien in Unteritalien mehr und mehr unter römische Kontrolle, auch wenn König Pyrrhos von Epirus 280 vor Christus der von den Römern bedrängten Stadt Tarent zur Hilfe eilte. Für ihn war es ein Kampf gegen die Nachfahren der Trojaner, wie er die Römer wegen ihrer mythischen Abstammung von Aeneas bezeichnete. Doch Rom war nicht aufzuhalten und beherrschte schließlich nach zwei gewonnenen Kriegen gegen Karthago das westliche Mittelmeer. Natürlich waren die Römer aus Sicht der Griechen ebenfalls Barbaren. Sie selbst bezeichneten ihre Sprache im Gegensatz zum Griechischen als barbarisch, wenn man den Worten des Komödiendichters Plautus glauben darf. Mit dem zunehmenden Einfluss Roms schwand diese Polarisierung mehr und mehr. Einerseits mussten die Griechen Zugeständnisse machen, so wurde den Römern die Teilnahme an griechischen Wettkämpfen wie den Olympischen Spielen erlaubt, zu denen ursprünglich nur freie hellenische Bürger zugelassen waren. Auf der anderen Seite waren die Römer selbst nicht länger bereit, sich als Barbaren verunglimpfen zu lassen. Sozusagen als Kompromiss übernahmen die Römer das Barbarenbild der Griechen, allerdings mit einem wesentlichen Unterschied. In der offiziellen Politik galten die Provinzen des römischen Imperiums nicht als Barbarenland, auch wenn deren Bewohner kein Latein sprachen und sich aus Sicht der Römer barbarisch kleideten, also beispielsweise Hosen trugen. Im Gegenteil. Man war stolz auf die Vielfalt der Völker, die innerhalb des römischen Reiches friedlich zusammenlebten. Barbaren waren nur diejenigen, die außerhalb der Grenzen des römischen Imperiums lebten und deshalb nicht in den Genuss der Segnungen der römischen Zivilisation kamen. Den unterworfenen Fremdvölkern hingegen wurde der Roman Way of Life nahegebracht und auf diese Weise wurden sie immer mehr integriert, ohne ihnen ihre eigene Kultur gänzlich zu nehmen. So war es ihnen in der Regel erlaubt, ihre alten Götter weiter zu verehren. Mit der Constitutio Antoniniana von 212 nach Christus wurde allen freien Bürgern des Reiches das römische Bürgerrecht zugesprochen. Damit waren auch die einstigen Barbaren schließlich zu Römern geworden. Zusammen mit den Parthern im heutigen Irak waren die Germanen über lange Zeit hinweg der einzige ernstzunehmende Gegner für die Römer. Kaiser Augustus versuchte, ihr Land bis an die Elbe zu erobern, musste seine ehrgeizigen Pläne aber nach der vernichtenden Niederlage des Varus im Teutoburger Wald 9 nach Christus aufgeben. Zwei Dinge machten den Römern in Germanien schwer zu schaffen. Das Fehlen einer zentralen Regierung, jeder Stammesfürst hatte im Prinzip uneingeschränkte Macht über sein Volk, und die Landesnatur mit ihren unendlichen Wäldern und Sümpfen. Die Römer mussten sich durch unwirtliches Gelände schlagen, indem sie ihre gewohnte Taktik nicht anwenden konnten und mühsam gegen einen Stamm nach dem anderen kämpfen, statt nur gegen ein gesamtgermanisches Heer oder einen König aller Germanen, mit dessen Untergang ganz Germanien auf einen Schlag hätte erobert werden können. Landesnatur und Gesellschaft Germaniens bildeten damit einen Gegensatz zur römischen Zivilisation. Der Historiker Tacitus verfasste ein Werk mit dem Titel »Über Ursprung und Wohnsitz der Germanen«, erschienen 98 nach Christus, in dem er das Land mit seinen Menschen, ihren Lebensgewohnheiten, Sitten und Bräuchen beschreibt. Doch Tacitus' Anliegen bestand nicht darin, gegenüber seinen Landsleuten das Bild eines unzivilisierten Feindes zu entwerfen, der die römische Zivilisation bedroht. Vielmehr wollte er den kultivierten, aber zur Dekadenz neigenden Römern eine Gegengesellschaft vor Augen führen, eine Gesellschaft, die bei aller Unzivilisiertheit moralische Werte besaß, die in Rom längst verloren gegangen waren. Entscheidend ist, dass die Barbaren nicht länger nur als Feinde gesehen wurden, sondern in gewisser Weise auch als Vorbild dienen konnten. Berührungsängste, Kontakte mit anderen Völkern. Zu einem erfolgreichen Feindbild gehört nicht nur, dass man den Gegner verunglimpft. Wichtig ist auch, dass niemand das Gegenteil beweisen kann, mithin niemand auf den Gedanken kommt, dass der Feind doch eigentlich gar nicht so bedrohlich ist. Dazu hätten die Griechen und Römer ihre Gegner näher kennen müssen. Tatsächlich gab es aber kaum unmittelbare Kontakte zwischen den Menschen verschiedener Völker, die zum gegenseitigen Kennenlernen und Verstehen geführt haben könnten. Gelegenheit zum Reisen hatten nur wenige, man reiste nicht zum Vergnügen, sondern aus Notwendigkeit, wie beispielsweise politische Gesandte, Söldner und Kaufleute. Wie viel wussten Griechen und Römer eigentlich von anderen Völkern? Welche Kenntnisse besaßen sie in der Geographie und der Volkskunde? Aufgrund ihrer topografischen Lage fuhren die Griechen schon früh zur See, was sich auch in den Mythen widerspiegelt. Über das Meer, nicht über Land, zogen die Griechen nach Troja. Auch Jason erreichte in der Argonautensage Kolchis im heutigen Georgien auf dem Seeweg, um dort das goldene Vlies zu erringen. Um 500 vor Christus unternahmen zwei Seefahrer unabhängig voneinander Erkundungsreisen. Sicher waren sie nicht die einzigen und wohl auch nicht die ersten, doch ihre Namen sind der Nachwelt durch ihre Reiseberichte erhalten geblieben, die beide den Titel Periplus, Umsegelung, tragen. Der Karthager Hanno wandte sich hinter den Säulen des Herakles nach Süden, wohl mit dem Ziel, den Handel weiter auszudehnen. Leider sind seine Beschreibungen nicht eindeutig, sodass wir nicht sagen können, wie weit er an der afrikanischen Westküste vorgedrungen ist. Skylax aus Karyander im südwestlichen Kleinasien erkundete 519 vor Christus im Auftrag des Perserkönigs Darius verschiedene Seewege. Er gelangte über den Indus bis an die indische Küste und umsegelte die arabische Halbinsel. Unter seinem Namen sind Fragmente eines Reiseberichtes überliefert, der neben dem Mittelmeer die Atlantikküsten Europas beschreibt. Die Küstenregionen rund um das Mittelmeer und Arabiens sowie die europäischen und wenigstens zum Teil die afrikanischen Atlantikküsten waren bekannt und an der wissenschaftlichen Aufarbeitung mangelte es nicht. Es gab in der Antike eine Reihe herausragender Gelehrter, die sich mit Geographie und Volkskunde beschäftigten, wie beispielsweise Eratosthenes, der den Erdumfang bereits im 3. Jahrhundert vor Christus annähernd genau berechnet hatte. Doch die breite Bevölkerung hatte an diesem hohen Wissensstand keinen Anteil. Gern lauschte man freilich den Geschichtenerzählern, hörte spannende Abenteuer aus fernen Ländern und Beschreibungen von absonderlichen Wesen. Hier liegt ein entscheidender Punkt, der die Vorstellung der Griechen und Römer von der Geschichte ebenso wie der Geographie aus moderner Sicht geprägt hat. die Vermischung von Wahrheit und Fiktion. Mythen waren für die Griechen geschichtliche Ereignisse, Teile ihres großen historischen Erbes. Von den Amazonen beispielsweise glaubte man, dass sie wirklich existierten, da sie seit Menschengedenken noch niemand zu Gesicht bekommen hatte, oder angenommen, dass sie am Rande der bewohnbaren Welt lebten. Auch die zunehmenden geografischen Kenntnisse änderten nichts an dieser Vorstellung. Man räumte nur ein, dass die Amazonen offenbar weiter weg lebten, als bisher vermutet wurde. Tacitus verfasste neben seinen Geschichtswerken auch einen Band zur Volkskunde der Germanen. Doch der Historiker war viel zu sehr Römer, um sich ernsthaft für die Lebensgewohnheiten der Germanen zu interessieren. Wie er wirklich über das Land dachte, geht aus seinen Worten hervor. Wer hätte auch, abgesehen von den Gefahren des schrecklichen und unbekannten Nordmeeres, Asien oder Afrika oder Italien verlassen und Germanien aufsuchen wollen? Landschaftlich ohne Reiz, rau im Klima, trostlos für den Bebauer wie für den Beschauer. Man darf kaum annehmen, dass Tacitus selbst die Sitten und Bräuche der Germanen studiert hat. Vielmehr trug er Informationen aus zweiter Hand zusammen, reihte altbekannte Klischees von den Barbaren aneinander und idealisierte dem damaligen Trend entsprechend das Naturvolk der Germanen. Wie alle Historiker orientierte sich auch Tacitus an Herodot, dem Vater der Geschichtsschreibung. Herodots Historien schlagen einen Bogen vom Trojanischen Krieg zu den Perserkriegen bis 479 vor Christus. Thema seines Werkes ist der Gegensatz zwischen der griechischen Demokratie und der persischen Gewaltherrschaft. Darin eingebettet sind Schilderungen verschiedener Länder und Völker, die besonders deshalb bemerkenswert sind, weil sich Herodot im Gegensatz zu Tacitus offenbar die Mühe gemacht hatte, seine Quellen wenigstens teilweise zu überprüfen, indem er selbst einige dieser Länder, Ägypten etwa, bereiste. Das Bild, das sich die Griechen und Römer von fremden Völkern machten, war trotz aller Erkundungsreisen und Forschungen voller Legenden und Märchen. Nur wenige hatten die Gelegenheit, die Fremden selbst näher kennenzulernen. Und so konnte kaum jemand die Schreckensbilder, die in der politischen Propaganda vom Feind gemalt wurden, widerlegen. Propaganda, die Darstellung des Feindes. Auf welche Weise wurde den Menschen der Antike ein Feindbild vermittelt? Welche Medien gab es dafür? Da nicht jeder lesen konnte, fand Propaganda in erster Linie in öffentlich gehaltenen Reden, beispielsweise auf dem Forum oder in Bildern statt. Berühmt ist der Ausspruch des älteren Cato: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss, den er immer wieder an seine Reden angehängt haben soll, um einen Krieg gegen Karthago zu propagieren. Für uns scheint Propaganda erst im Zusammenhang mit dem wohl einschneidendsten Ereignis in der griechischen Geschichte, den Perserkriegen, fassbar zu werden. Tatsächlich hatten die Athener am meisten zu verlieren. Ihnen ging es nicht nur um politische Unabhängigkeit, sondern auch um die Verteidigung ihrer gerade erst entstandenen Demokratie gegenüber der persischen Königsherrschaft. Und tatsächlich haben die Athener am meisten gewonnen. Mit dem neu erworbenen Selbstbewusstsein erlebte die Stadt in den folgenden Jahrzehnten unter dem Staatsmann Perikles von 495-90 bis 429 vor Christus ein goldenes Zeitalter, dem erst die Niederlage im Peloponnesischen Krieg ein Ende bereitete. Sichtbarer Ausdruck dieses neuen Selbstbewusstseins ist der Parthenon auf der Athener Akropolis. Der ganze Tempel ist sozusagen in Stein umgesetzte Propaganda, deren Adressat nicht Athen war, sondern das übrige Griechenland, dem man damit die Größe der Stadt vor Augen führen wollte. Denselben Zweck verfolgten auch die ionischen Riesentempel an der kleinen asiatischen Küste, die im 6. Jahrhundert vor Christus in Ephesus, Didyma und auf Samos entstanden sind. Ausdruck der Macht einer Stadt oder eines Tyrannen. In der griechischen Klassik wird Bildpropaganda sehr viel subtiler zum Ausdruck gebracht als in späteren Zeiten. Die Römer hätten den Sieg der Athener und ihrer Bundesgenossen über die Perser wahrscheinlich durch Kämpfe zwischen dominierenden Griechen und unterlegenen, hosentragenden Barbaren zum Ausdruck gebracht. nicht so die Klassik, wie am Beispiel des Parthenon deutlich wird. Giebel und Fries nehmen auf die Hausherren, die Göttin Athena, Bezug. Nur die Metopen sind vier mythischen Kämpfen zwischen Griechen und Feinden der Zivilisation gewidmet. Die Gegner sind auf der Südseite des Tempels die Kentauren, im Osten die Giganten, im Westen die Amazonen und an der Nordseite die Trojaner. Amazonen und Trojaner wohnten ebenso wie die Perser im Osten, jenseits des Ägäischen Meeres. Zu diesen beiden Völkern wurde also die Beziehung hergestellt. Doch die Darstellung zeigt die Feinde nicht unbedingt als Unterlegene, sondern häufig als ebenbürtige Gegner. In der folgenden Epoche, dem Hellenismus von 323 bis 31 vor Christus, sind die Feinde, reale wie mythische, in der Bildkunst als Unterlegene dargestellt. Auch in der römischen Bildkunst erscheinen die Feinde vorzugsweise als Unterlegene. Auf den historischen Reliefs der römischen Kaiserzeit, also auf Reliefs, die ein konkretes historisches Ereignis zum Thema haben, sind die Feinde zwar in gleicher Größe wie die Römer dargestellt, erkennbar sind sie vor allem an ihrer Kleidung, mit der sie sich deutlich von den Römern absetzen. In der direkten Konfrontation beider Parteien wird aber schnell klar, dass die Römer natürlich die Überlegenen sind. So beispielsweise auf der Trajanssäule in Rom, auf der die beiden Kriege des Kaisers gegen die Daker in einer Folge von mehr als 100 Bildern dargestellt sind. In den Schlachtszenen sind die Daker größtenteils bereits zu Boden gesunken oder tot. Ein Schicksal, das offenbar keinem Römer widerfahren ist. Man sieht Frauen, Kinder und Alte auf der Flucht oder Daker, die sich den Römern flehend unterwerfen. Ähnliche Szenen zeigt auch der Bogen des Septimius Severus in Rom von 203 nach Christus, auf dem die Feinde einen eher desorganisierten Eindruck hinterlassen. Dass man Münzen zu Propagandazwecken nutzen kann, darf überhaupt als Erfindung der Römer gelten. Ursprünglich verwendete jede Stadt und jeder Herrscher festgelegte Bildtypen, die eindeutig auf den Münzherren wiesen, der die Echtheit garantierte. Gegen Ende des 2. Jahrhunderts vor Christus wich die stereotype Darstellung individuelleren Münzbildern. Die zuständigen Beamten, die Münzmeister, wählten Heldentaten berühmter Vorfahren, um damit für ihre eigene Person und ihre weitere Karriere zu werben. Sie bauten darauf, dass in den Augen der Öffentlichkeit der Sohn einer Familie, die in der Vergangenheit große Leistungen vollbracht hatte, automatisch für die höhere Ämterlaufbahn qualifiziert war. Gegen Ende der Republik prägten große Feldherren wie Caesar oder Pompeius, unabhängig von der offiziellen Münzstätte selbst, um ihre Soldaten zu entlohnen. Natürlich nahmen sie bei den Münzbildern auf sich und ihre Taten Bezug. In der frühen Kaiserzeit, im 1. Jahrhundert nach Christus, entwickelte sich daraus ein festes Schema. Auf der Vorderseite der Kopf des Kaisers oder eines Familienmitglieds, auf der Rückseite der Hinweis auf seine Taten und Tugenden. Feinde wurden in der kaiserzeitlich-römischen Münzprägung stets deutlich klein und unterlegen dargestellt. So springt der Kaiser als Semper Victor, der ständige Sieger, über sie hinweg oder zerrt sie an den Haaren hinter sich her. In der Spätantike werden individuelle Völker kaum noch unterschieden. Damit tritt der Kaiser nicht mehr nur als Sieger über ein bestimmtes Volk wie die Germanen oder die Juden hervor, sondern als mächtiger Kriegsherr, der mühelos in der Lage ist, alle Barbaren, die außerhalb der Grenzen des Reiches leben, niederzuwerfen. Die römische Münzpropaganda versucht nicht, in den Menschen Ängste vor einem drohenden Feind aufzubauen. Sie zielt vielmehr darauf, den Kaiser als Sieger über alle Völker, die es wagen, sich gegen das römische Reich aufzulehnen, darzustellen. Und hier liegt auch der Grund dafür, dass die Feinde auf Münzen stets als Unterlegene dargestellt werden. Sie sind keine Bedrohung mehr. Dafür hat der Kaiser schon gesorgt. Integration oder Assimilation, unterworfene Völker. Mit den Feldzügen Alexanders des Großen, 336 bis 323 vor Christus, wurde ein riesiges Gebiet politisch gesehen griechisch oder besser makedonisch. Das gesamte Kleinasien bis zum Indus, die Levante-Küste und Ägypten. Doch konnte das Griechentum die unterworfenen Völker auch geistig durchdringen? Dies hing von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen von der Entfernung, die zwischen dem jeweiligen Gebiet und Griechenland lag, zum anderen von der Kultur, die ein Volk mitbrachte. Das westliche Kleinasien war zuerst hellenisiert. Immerhin befanden sich dort seit längerem griechische Kolonien, die schon zuvor auf die angrenzenden Völker wie Karer oder Lykier ausgestrahlt hatten, zumindest auf die Oberschicht. Erkennbar ist das am Bauschmuck verschiedener Monumente, die von griechischen Künstlern mit griechischen Themen geschmückt wurden. Beispiele sind das bereits erwähnte Grabmal des karischen Königs Mausolos in Halikarnassos oder das sogenannte Nereidenmonument in Xanthos. Ägypten hingegen konnte auf eine jahrtausendealte Hochkultur zurückblicken. Dort übernahm die makedonische Führungsschicht um die Ptolemäerkönige nach und nach einheimische Sitten, die den Griechen eigentlich völlig zuwider waren. Etwa die Geschwisterehe oder die Stellung des Königs als lebender Gott. Doch die Makedonen blieben als Elite im Wesentlichen unter sich, streng getrennt vom einfachen Volk, das weiterhin seine Traditionen wahrte und den alten Göttern opferte. Mit der Einführung des ägyptisch-ptolemäischen Einheitsgottes Serapis wurde der Versuch unternommen, diese Unterschiede nach außen hin auszugleichen. Serapis war ursprünglich ein ägyptischer Gott, dessen Hauptheiligtum sich in Memphis befand. Er umfasste Aspekte des Totengottes Osiris und des Stiergottes Apis. Die Ptolemäer schufen aus ihm einen griechisch-ägyptischen Gott, der wie sein Vorbild Komponenten verschiedener Götter in sich vereinigte, vor allem des Zeus und des Herrn der Unterwelt Hades. In Alexandria wurde er außerdem als Schutzgott der Stadt verehrt. Weit im Osten, in Baktrien, dem heutigen Afghanistan, hat sich der hellenistische Einfluss noch so weit bemerkbar gemacht, dass die Münzen der baktrischen Könige griechische Götter abbildeten und wenigstens auf einer Seite eine griechische Legende trugen. Doch inwieweit der Hellenismus das Volk durchdrungen hat, ist offen. Wahrscheinlich bildete hier ähnlich wie in Ägypten nur die Oberschicht eine hellenisierte Elite, die sich von der barbarischen Bevölkerung absonderte. Von Integration kann also keine Rede sein, bestenfalls von einer gewissen Assimilation, die sich jedoch auf die herrschende Schicht beschränkte. Im Hinblick auf fremde Völker, die in das Imperium eingegliedert wurden, scheinen die Römer nicht anders als die hellenistischen Könige vorgegangen zu sein. Vereinfacht gesagt, wurde nur die Führungsspitze gegen Römer ausgetauscht, ansonsten ließ man die internen Strukturen bestehen. Auch den alten Göttern durfte weiter geopfert werden, vorausgesetzt, die neuen Reichsbewohner beteiligten sich an den römischen Staatskulten. Und doch gelang es den Römern, im Gegensatz zu den Griechen, viele Völker an das Imperium zu binden und damit die Stabilität des Staates über Jahrhunderte aufrechtzuerhalten. Ein Ort wie Mainz kann man sich in der römischen Antike als Schmelztiegel vorstellen, in dem die einheimische keltische Bevölkerung mit dem römischen Militär zusammentraf, das zeitweise bis zu 4 Legionen um die 20.000 Mann Iststärke umfasste, dazu Hilfstruppen, alle aus verschiedenen Gegenden des Reiches rekrutiert. Ab dem späten 1. Jahrhundert nach Christus wurde das Militär in Mainz auf eine Legion mit ihren Hilfstruppen reduziert. Dafür residierte hier nun der Statthalter der Provinz Ubergermanien. Mit ihm kamen erstmals Verwaltungsbeamte in die Stadt. Der Rhein war keineswegs nur Grenze, sondern außerdem Handelsweg, wie Schiffsfunde aus Mainz belegen. Handel wurde aber auch mit dem freien Germanien betrieben, denn die Grenze war keineswegs undurchlässig. Inschriften liefern Informationen über die kulturelle Verschmelzung, einen Prozess, der bei einem dichten Nebeneinander unterschiedlicher Kulturen zu erwarten ist, aber keineswegs selbstverständlich war, wie das Beispiel Ägyptens gezeigt hat. Auch im religiösen Bereich lässt sich diese Verschmelzung nachweisen. Ein Altar aus Rätien, der sich heute im Museum von Augsburg befindet, ist Apollo Granus geweiht. Granus war ein keltischer Heilgott, der hier mit seinem römischen Pendant Apollo gleichgesetzt wird. Doch es waren nicht nur römische und keltische Gottheiten, die am Rhein aufeinandertrafen. Soldaten brachten aus anderen Reichsteilen weitere Kulte mit, die sich vor allem beim Militär großer Beliebtheit erfreuten. Einer von ihnen war Jupiter Dolichenus, eigentlich der Hauptgott der Stadt Dolike in Kappadokien, der mit Jupiter gleichgesetzt wurde. Seine charakteristischen Kultbilder, die in vielen Orten, an denen Truppen lagen, gefunden wurden, zeigen den Gott mit Doppelaxt und Blitzbündel auf einem Stier stehend. Aus Mainz ist ein Weihaltar für Jupiter Dolichenus bekannt, den ein aus Syrien stammender Centurio aufgestellt hat. Bedeutender ist jedoch der Mithras-Kult, der sich ab dem beginnenden 2. Jahrhundert nach Christus vor allem im Westen des Reiches ausbreitete. Mithras war ursprünglich ein persischer Lichtgott, der überall dort angerufen wurde, wo es um zwischenmenschliche Beziehungen wie Ehe, Freundschaft, Kameradschaft, Bündnisse oder Verträge ging. Wie aus dem persischen Gott der römische Mysterienkult wurde, entzieht sich unserer Kenntnis. Zu seinen Anhängern gehörten vor allem das Militär, einfache Soldaten ebenso wie Offiziere und Freigelassene, also ehemalige Sklaven. Kulturelle Verschmelzung äußert sich auch in der Sprache. Französisch und Spanisch beispielsweise haben sich aus dem Lateinischen entwickelt, der Sprache Roms, das seit dem 2. bis ins 5. nachchristliche Jahrhundert über Gallien und Hispanien herrschte. Daher auch die Bezeichnung romanische Sprachen. Deutsch hingegen gehört zusammen mit den skandinavischen Sprachen zur germanischen Sprachfamilie. Der zivilisatorische Austausch der Germanen mit den römischen Besatzern lässt sich gleichwohl auch im Deutschen in zahlreichen Wortübernahmen nachvollziehen. Lateinische Sprachimporte ins Deutsche zeugen beispielsweise heute noch davon, dass die Germanen von den Römern Know-how übernahmen. Vom mythischen Helden zur Berufsarmee. Heroen, Kriegertum im griechischen Mythos. Die Helden des Trojanischen Krieges kannten im Wesentlichen nur eine Kampfweise, den Nahkampf, Mann gegen Mann zu Fuß. Von Strategie oder Taktik ist nicht die Rede. Zwar verwendet Homer bereits den Begriff Phalanx, die geschlossene Schlachtreihe, die später die Schlagkraft der griechischen Armeen ausmachen sollte, doch das eigentliche Moment einer Phalanx, der geschlossene und wuchtige Aufprall auf das gegnerische Heer, das damit zurückgedrängt werden soll, ist in Homers Ilias nicht kampfentscheidend. Vielmehr wird der Angriff hier von einzelnen herausragenden Kriegern getragen, die voranstürmen. Vorn an gingen dem Zug die beiden gewappneten Krieger. Beide Patroklos, der Held, und Automedon, mutigen Herzens. Einzuhauen vor der Schar der Ihrigen. Es entsteht ein wildes Getümmel, in dem sich schließlich wieder einzelne Helden besonders hervortun. Als sie nun aber auf einem Raum zusammentrafen, stießen sie zusammen die Rindshautschilde, zusammen die Lanzen und die Kräfte der Männer, der Erzgepanzerten und die gebuckelten Schilde, drängten einander und viel Getöse erhob sich. Da war zugleich Wehklagen und Siegesgeschrei der Männer. Beide Seiten scheinen gleich gerüstet und bewaffnet. Rüstung, Helm und Schild dienten zum Schutz. Als Waffen verwendete man nach Homer Speer, Lanze und Schwert. Doch so mancher Speer dürfte in der Übersetzung wegen des Versmaßes zur Lanze geworden sein. Eigentlich ist die Lanze eine reine Nahkampfwaffe, während der Speer vor allem als Wurfgeschoss dient. Kurz vor dem Aufeinandertreffen der Heere werden die Speere geschleudert, um die Kampfreihen des Gegners in Unordnung zu bringen. Die Helden der Ilias trugen aber nicht Speer und Lanze, sondern kämpften mit einem multifunktionalen Speer, der ebenso zum Werfen wie im Nahkampf verwendet wurde. Auch herumliegende Steine wurden als Waffe benutzt. Einzelne Krieger wie Philoktet traten als Bogenschützen hervor. Doch Pfeil und Bogen spielten keine große Rolle, da sie Fernwaffen waren, für den Nahkampf ungeeignet. Zur Ausrüstung der homerischen Helden gehörte schließlich auch der Streitwagen, den sich nur die Reicheren leisten konnten. Dabei handelt es sich um ein wendiges, einachsiges, von zwei Pferden gezogenes Fahrzeug, wie es seit dem 2. Jahrtausend vor Christus vor allem aus Ägypten und dem vorderen Orient bekannt ist, dessen Einsatz allerdings eine andere Kampfweise erforderte. Im Normalfall war es mit einem Wagenlenker und einem Bogenschützen bemannt, also ebenfalls nicht im Nahkampf verwendbar. Und so diente der Streitwagen im Trojanischen Krieg vor allem als schnelles Beförderungsmittel. War der Feind erspäht, sprang der Krieger ab und kämpfte Mann gegen Mann. Homers eigentliches Augenmerk galt einzelnen Helden und ihrem Schicksal. Und ihnen, ihrem Glanz und Ruhm, ist der größte Teil der Ilias gewidmet. Auch wenn sich die Kampfweise im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus längst geändert hatte, hielt die Bildkunst am heroischen Kampf herausragender Krieger Mann gegen Mann fest. Der Einfluss der alten Mythen, vor allem Homers, wirkte fort, doch in der Realität existierten diese Einzelkämpfer nicht mehr. Salamis und die Folgen. Seekriege bei den Griechen. Militär auf Schiffen kannte schon Homer, doch in der griechischen Frühzeit gab es noch keine Marine. Die Schiffe wurden nur zum Truppentransport verwendet. Die topografische Lage Griechenlands führte dazu, dass früh Seefahrt betrieben wurde, wie zwei Wrackfunde vor der türkischen Küste und Wandmalereien auf der Insel Thera belegen. Berühmt ist der sogenannte Schiffskatalog im zweiten Gesang der Ilias, in dem Homer alle am Krieg teilnehmenden Städte und Völker nennt. Ihre Truppenstärke spiegelt sich in der Anzahl der Schiffe. Diese zogen daher in 50 Schiffen und jedes trug der bojotischen Jugend erlesene 120. Böotien schickte also 6000 Mann in den Krieg. Agamemnon kam als einziger auf 100 Schiffe und erhielt daher das Oberkommando. Eine eigene Rudermannschaft gab es nicht. Die Krieger mussten selbst für ihr Vorwärtskommen sorgen. 7 waren der Schiff und der Ruderer 50 in jedem. Alle der Bogenkund, erfahrene, tapfere Streiter. Die erste Seeschlacht der griechischen Geschichte soll nach Thukydides um die Mitte des 7. Jahrhunderts vor Christus zwischen Korinth und Kerkyra stattgefunden haben. Das Charakteristische einer Seeschlacht besteht darin, dass nicht die Soldaten gegeneinander antreten, sondern die Schiffe, so banal das klingen mag. Zweierlei war in der Antike dabei entscheidend. Der Rammsporn am Bug, mit dem die feindlichen Schiffe manövrierunfähig gemacht werden sollten oder gleich versenkt wurden, und die Wendigkeit des Schiffes. Vor allem brauchte man eine geübte Rudermannschaft, denn zuerst galt es, mit voller Fahrt auf den Gegner zuzuhalten. Anschließend musste sofort zurückgesetzt werden, um den Rammsporn freizubekommen, damit das eigene Schiff nicht zusammen mit dem gegnerischen unterging. Eine der berühmtesten Seeschlachten der Geschichte fand 480 vor Christus bei Salamis, einer vor Athen liegenden Insel, statt. Angesichts der drohenden Invasion der Perser baten die Athener das Orakel von Delphi um Rat, das ihnen in gewohnt mehrdeutiger Weise antwortete, sie sollten sich hinter hölzernen Mauern verschanzen. Themistokles, ein bedeutender Athener Politiker, schloss daraus, dass sie sich auf eine Flotte hölzerner Schiffe zurückziehen sollten. Um die Schlagkraft der Flotte zu erhöhen, ließ Themistokles erstmals in Athen Trieren bauen, einen Schiffstyp, der seit dem 6. Jahrhundert vor Christus in Griechenland bekannt war. Prinzipiell gilt, je mehr Ruderer, desto höher die Stoßkraft beim Rammen. Doch je länger das Schiff wurde, desto mehr verlor es an Wendigkeit. Bei der Triere wurde das Problem so gelöst, dass 3 Reihen Ruderer insgesamt 200 übereinander angeordnet waren. Soldaten waren nur in geringer Zahl an Bord, sonst hätten die Trieren an Schnelligkeit eingebüßt. Themistokles' Pläne bezogen die gesamte Bevölkerung Athens ein. Finanziert wurde das Projekt einerseits aus den Silberbergwerken von Laurion, andererseits durch sogenannte Triarchien. Vermögende Bürger mussten sich verpflichten, je eine Triere ein Jahr lang zu versorgen und zu befehligen. Die unterste Einkommensklasse wurde als Besatzung der Schiffe verpflichtet und gewann dadurch an politischer Bedeutung. Auf griechischer Seite zogen um die 400 Schiffe in die Schlacht, während die Zahl der Trieren unter persischem Kommando nach Herodot genau 1207 betrug. Außerdem verfügten die Perser über 3000 kleinere Transportschiffe. Ähnlich wie Homer im Schiffskatalog in der Ilias listet Herodot alle Flottenkontingente auf, die unter persischem Befehl standen. Mag auch die Zahl, die Homer angibt, stark übertrieben sein, die moderne Forschung geht davon aus, dass beide Seiten vor Salamis ungefähr gleich stark waren. Sein Schiffskatalog überliefert uns ein interessantes Detail. Alle Trieren wurden von unterworfenen oder verbündeten Völkern gestellt, die meisten von den Phöniziern. Die Perser selbst besaßen offenbar keine eigene Flotte. Bei Kap Artemision an der Nordspitze von Euböa trafen beide Geschwader zum ersten Mal aufeinander. Doch das Gefecht endete unentschieden. Themistokles lockte schließlich die persische Flotte in den engen Sund von Salamis, wo sie ihre volle Schlagkraft nicht entfalten konnte und den Schiffen der Griechen unterlag. Kaum war der größte Teil der persischen Flotte in den Sund von Salamis eingelaufen, fielen ihnen die Griechen in die Flanke. Der Überraschungsangriff gelang, die Perser konnten nicht schnell genug wenden, geschweige denn in dem engen Sund ihre Schiffe in eine Gefechtsaufstellung bringen, um ihre Kräfte zu bündeln. Auch an einen Rückzug war nicht zu denken, da ihre eigenen Schiffe die Ausfahrt aus dem Sund blockierten. In der Literatur wird immer wieder behauptet, die Schiffe der Griechen seien kleiner und wendiger gewesen. Doch viel wahrscheinlicher ist, dass auf beiden Seiten ähnliche Schiffe eingesetzt wurden. Immerhin bezeichnet Herodot die persischen Kriegsschiffe ebenfalls als Trieren. Und die Schlacht vor allem dadurch entschieden wurde, weil sich die persische Flotte im engen Sund von Salamis selbst im Weg stand. Die Schlacht endete im Grunde genommen nicht mit einer Niederlage der Perser. Vielmehr gelang es den Persern nicht, die griechische Flotte zu besiegen, weshalb sie sich schließlich zurückziehen mussten. In den folgenden Jahren wurde die Geschichte von Athen so dargestellt, als hätte ein kleines griechisches Geschwader einen übermächtigen Feind niedergerungen. Ein Mythos war geboren, der sich bis heute durch die Geschichtsbücher zieht. Damit war Athen in der Position, die führende Rolle im attisch-delischen Seebund zu übernehmen, dessen Ziel darin bestand, die griechischen Städte an der kleinasiatischen Westküste vor den Persern zu schützen. Die Mitglieder des Bündnisses, dem die Spartaner nicht beigetreten waren, mussten entweder Kriegsschiffe stellen oder Tribut zahlen. Im Laufe des 5. Jahrhunderts bauten die Athener ihre Machtstellung aus. Von den Bündnispartnern wurden nun hauptsächlich Tributzahlungen erwartet, damit ihre Flotten nicht zu groß wurden und die Macht Athens schmälern konnten. Andererseits wuchs das Vermögen in der Bundeskasse, die schließlich von Delos nach Athen verlegt wurde, das nun faktisch über den gesamten Seebund herrschte. Dies weckte den Neid ihrer alten Rivalen, der Spartaner, die den Athenern nicht kampflos die Oberherrschaft über Griechenland überlassen wollten. Es kam zum Peloponnesischen Krieg, der letztlich auch zur See entschieden wurde. Denn als der spartanische Feldherr Lysander mit finanzieller Unterstützung der Perser eine eigene spartanische Flotte aufrüsten konnte, musste sich Athen schließlich geschlagen geben. Doch die Freude der Spartaner währte nicht lange. Bereits 10 Jahre später, 394 vor Christus, unterlag ihre Flotte den Persern. Hernach wurden innergriechische Kriege nur noch zu Lande geführt. Erst mit den Diadochen, den Nachfolgern Alexanders des Großen, gewannen Seekriege wieder an Bedeutung. Ptolemaios I. in Ägypten sicherte sich den größten Teil der Flotte Alexanders und begründete damit eine Seehandelsmacht mit der Hafenstadt Alexandria als Zentrum. Der politische Einfluss des Ptolemäerreiches erstreckte sich über die Levante-Küste und Zypern. Ihm gegenüber stand Antigonos Monophthalmos, der eine Seeherrschaft, eine Thalassokratie über den östlichen Mittelmeerraum anstrebte. Er rüstete seine Schiffe mit Katapulten, Wurfmaschinen mit hoher Durchschlagskraft aus und führte damit eine neue Taktik ein, die bis zur Seeschlacht vor Actium 31 vor Christus verwendet wurde. Doch auch die Katapulte halfen Mark Anton und Kleopatra nicht. Wieder einmal trugen die wendigeren Schiffe den Sieg davon. Dieses Mal konnte Octavian triumphieren. Bürgermiliz, Wehrdienst in der Römischen Republik. Wie das römische Heer in der frühen Königszeit ausgesehen hat, erfahren wir nur aus sehr viel später verfassten Quellen, die möglicherweise die gute alte Zeit etwas anders dargestellt haben, als sie wirklich war. Nach Varro jedenfalls bestand das gesamte Heer damals aus 3000 Mann und wurde als Legion bezeichnet. Das Wort Legion, das im ursprünglichen Sinne Aushebung bedeutet, weist schon darauf hin, dass die Soldaten lediglich im Bedarfsfall ausgehoben wurden. Es gab also kein stehendes Heer, sondern eigentlich nur eine Bürgermiliz. Der sechste König von Rom, Servius Tullius, soll der Überlieferung nach 6 Vermögensklassen eingeführt haben, die sich auch in der Aufteilung des Heeres niederschlugen. Denn jeder musste seine Ausrüstung für den Krieg selbst bezahlen. Man unterschied Reiter, Schwerbewaffnete und Leichtbewaffnete nach Vermögensklassen. Die Besitzlosen wurden nicht um Kriegsdienst herangezogen. Erst mit dem Bau einer eigenen römischen Flotte fand man auch für sie Verwendung. Die eigentlichen Reitereinheiten wurden meist von Bundesgenossen oder Hilfstruppen, also Nichtrömern, gestellt, während die Römer selbst als Fußsoldaten kämpften, wie schon an der Taktik erkennbar ist, denn auch die Römer verwendeten zunächst die Phalanx, die sie über die Etrusker von den Griechen übernommen hatten. Deren Nachteile wurden seit dem späten 4. Jahrhundert vor Christus dadurch kompensiert, dass kleinere, beweglichere Einheiten geschaffen wurden, die Manipel, die unabhängig voneinander eingesetzt werden konnten. Die Sollstärke einer Legion betrug nun 6.000 Mann. In der Realität war die Zahl geringer und erreichte bestenfalls 5.000. Jede Legion setzte sich aus 30 Manipeln zu je 300 Soldaten zusammen. Jeder Manipel schließlich teilte sich in 2 Zenturien unter je einem Centurio. Taktisch hatten die einzelnen Zenturien allerdings keine Bedeutung, denn im Kampf kommandierte stets der Dienstältere der beiden Zenturionen. In der Schlachtordnung standen in jedem Manipel 3 Reihen hintereinander. Die beiden vorderen trugen Speer, Schwert und Schild, während die Soldaten der hinteren Reihe anstelle des Speeres eine Lanze besaßen. Den Oberbefehl hatten meist die beiden Konsuln inne. Ihnen standen 6 Tribunen aus dem Ritterstand als höhere Offiziere zur Seite. Die unterste Befehlsebene bildeten die Zenturionen. Prinzipiell konnte jeder römische Bürger zu den Waffen gerufen werden. Die Anzahl der ausgehobenen Truppen richtete sich nach dem Bedarf für den geplanten Feldzug. Dieses System bewährte sich gut, solange Rom nur mit seinen Nachbarn in Italien Krieg führte. Mit der weiteren Expansion kam es jedoch zu Schwierigkeiten. Seit dem 3. Jahrhundert vor Christus wurde von den Soldaten verlangt, mehrere Jahre ununterbrochen im Heer zu dienen. Im 2. Jahrhundert mussten sie bis zum 46. Lebensjahr insgesamt 16 Jahre Dienst leisten, im Ernstfall auch länger. Doch die Männer waren größtenteils Bauern, die es sich eigentlich nicht leisten konnten, längere Zeit von ihren Höfen abwesend zu sein. Es kam zu sozialen Spannungen, da die Bauern zunehmend verarmten. Die Lösung des Problems bestand darin, die Soldaten zu entlohnen und die Bürgermiliz nach und nach durch ein stehendes Heer zu ersetzen, das regulär besoldet wurde. Der griechische Geschichtsschreiber Polybios berichtet, dass im 2. Jahrhundert vor Christus ein Fußsoldat täglich 2 Obolen bekam, ein Centurio 4. Hinzu kam eine festgesetzte Menge Weizen. Alle Extras, wie beispielsweise zusätzliche Verpflegung, wurden den Soldaten vom Sold abgezogen. Polybios ist eine der wichtigsten Quellen zum republikanischen Heer, das er aus eigener Anschauung kannte. Von ihm erfahren wir alles Wissenswerte über die römischen Legionen, beispielsweise zur Musterung. Dazu wurden alle wehrfähigen Männer auf dem Kapitol, einem der 7 Hügel Roms, zusammengerufen. Zuerst verteilten sich die Tribunen, die höheren Offiziere, nach einem festgelegten Schema in 4 Gruppen, also auf 4 Legionen. Dann losten die Tribunen ein Stadtviertel aus, von der 4 Mann ausgewählt wurden, einer für jede Legion. Das Verfahren wurde so lange wiederholt, bis 4.200 bis 5.000 Mann pro Legion zusammengekommen waren. Anschließend wurden für jede Legion noch 300 Reiter ausgewählt. Bei einer zweiten Musterung wurden die Soldaten nach Alter und Einkommen in 4 Gruppen geteilt. Die Jüngsten kämpften mit Speer, Schwert und einem kleinen Schild. Die beiden nächsten Gruppen waren vollgerüstet und zogen mit Schwert, 2 Speeren und einem großen Schild in die Schlacht. Die Ältesten führten statt der Speere Lanzen mit sich. Wer es sich leisten konnte, tauschte den Brustpanzer gegen ein Kettenpanzerhemd. Die römische Armee war außerordentlich diszipliniert und bis ins Detail durchorganisiert. Wer eine Verfehlung beging, musste mit harten Strafen rechnen. Schlafen beim Wachdienst beispielsweise bedeutete fast sicher den Tod, denn der Schuldige wurde, nachdem die Tribunen das Urteil gesprochen hatten, von seinen Kameraden mit Stöcken und Steinen zu Tode geprügelt, falls es ihm nicht vorher gelang zu fliehen. Dieselbe Strafe traf auch Diebe und Lügner, sowie alle, die ihre Ehre als Soldaten verloren hatten, wie Polybius berichtet. Das Folgende rechnen sie als Verletzung der soldatischen Pflicht und Ehre und als Feigheit. Wenn jemand, um eine Auszeichnung zu erhalten, eine erlogene Heldentat von sich den Tribunen meldet, wenn jemand zur Bewachung oder Bedeckung kommandiert, aus Furcht seinen Platz verlässt, wenn jemand während des Kampfes aus Furcht eine Waffe fortwirft. Natürlich gab es auch Auszeichnungen. Wer bei einer Belagerung als erster die feindliche Mauer überstiegen hatte und dies überlebte, erhielt einen goldenen Kranz, den er bei offiziellen Anlässen wie einen Orden tragen durfte. Dasselbe galt für die Corona Civica, einen Eichenkranz, der demjenigen verliehen wurde, der einem römischen Bürger das Leben gerettet hatte. Später verwendete Augustus dieses Symbol für sich, weil er mit der Beendigung des Bürgerkrieges viele Römer vor dem sicheren Tod bewahrt zu haben glaubte. Kriegsmaschinerie, die Berufsarmee der römischen Legionen. Nachdem Octavian, der spätere Kaiser Augustus, in der Seeschlacht von Actium, 31 vor Christus, Mark Anton und Kleopatra besiegt hatte, stand er vor der Aufgabe, aus den vielen Legionen, die am Ende der Republik vor allem gegeneinander gekämpft hatten, eine loyale Armee aufzubauen. Bei seiner Heeresreform reduzierte er die fast unüberschaubare Anzahl von Truppen auf 28 Legionen, deren Struktur und Bewaffnung unverändert beibehalten wurde und die jetzt ausschließlich aus Berufssoldaten bestanden. Die Dienstzeit wurde einheitlich auf 20 Jahre festgesetzt. Jede Legion wurde von 7 höheren Offizieren befehligt, dem Legaten als Kommandeur und 6 Tribunen. Der Legat und einer der Tribunen kamen aus den Reihen der Senatoren, die übrigen waren Equites, Ritter. Die Anzahl der Legionen schwankte im Laufe der Kaiserzeit. 3 Legionen wurden bei der Schlacht im Teutoburger Wald von den Germanen vernichtet. Ihre Nummern wurden danach nie mehr verwendet. Augustus füllte die entstandene Lücke nicht wieder auf. Erst unter seinen Nachfolgern wurden bei Bedarf neue Legionen ausgehoben, sodass im frühen 3. Jahrhundert nach Christus insgesamt 33 Legionen unter Waffen standen. Augustus hatte sozusagen für die Ewigkeit geplant. Das römische Heer bewährte sich so gut, dass bis zum Ende des Weströmischen Reiches, 476 nach Christus, nur wenige Veränderungen vorgenommen werden mussten. Als Augustus 14 nach Christus starb, beherrschte Rom fast alle Länder rund um das Mittelmeer. Lediglich der westliche Teil von Nordafrika, damals Mauretanien genannt, war noch ein eigenständiges Königreich. Dieses riesige Imperium wurde von nur 25 Legionen geschützt. Eine strategische Herausforderung, die Augustus so löste, dass er den größten Teil des Militärs an den gefährdetsten Punkten zusammenzog. 8 Legionen am Rhein, 5 an der Donau und 4 in Syrien, also in Gebieten, die durch äußere Feinde bedroht wurden. Von den verbliebenen 8 Legionen dienten 6 überall dort als Besatzung, wo mit Aufständen zu rechnen war. In der Provinz Spanien, in Dalmatien und Numidien. Die beiden letzten Legionen schützten das reiche Ägypten, die Kornkammer Roms. Der Grund für die enorme Konzentration an Rhein und Donau lag vor allem in Augustus' Plänen, Germanien zu erobern. Ein Vorhaben, das nach der Niederlage des Varus im Teutoburger Wald nicht mehr weiterverfolgt wurde. Die hohe Truppenkonzentration an wenigen Punkten hatte auch einen wichtigen Nachteil. Oberkommandierende der Legionen waren nämlich die Statthalter der Provinzen, in denen das Militär stationiert war. Damit erhielten sie eine nicht zu unterschätzende Machtposition, wie sich schon bald zeigen sollte. Nach dem Tod Neros, mit dem das seit Augustus regierende julisch-claudische Kaiserhaus erlosch, waren die Truppen nicht gewillt, dem Senat in Rom die Entscheidung darüber, wer neuer Kaiser werden sollte, zu überlassen. Und so wurde 69 nach Christus Vitellius, der Statthalter von Niedergermanien und damit Herr über 4 Legionen, in Köln zum Kaiser ausgerufen. Natürlich versprachen sich die Soldaten dafür Vorteile, vor allem finanzieller Art. Auch die im Orient stationierten Legionen wollten nicht leer ausgehen und riefen nun ihrerseits den Statthalter Syriens Vespasian in Alexandria zum Kaiser aus. In der Entscheidungsschlacht siegte Vespasian und konnte als neuer Kaiser in Rom einziehen. Diese Praxis erreichte im Jahr 193 nach Christus ihren Höhepunkt, als 4 Kaiser gleichzeitig um die Macht kämpften. Im weiteren Verlauf des 3. Jahrhunderts wurde sie geradezu üblich. Die Soldaten konnten einen Kaiser auch fallen lassen, wenn sie sich von einem anderen mehr erhofften, ein höheres Geldgeschenk für ihre Unterstützung und reichere Beute bei den Kriegszügen. Und so bestimmte im 3. Jahrhundert vor allem die Profitgier der Soldaten die Politik. Die Kaiser lernten aus dieser Situation. Die hohe Konzentration des Militärs wurde nach und nach aufgegeben, die Legionen auf verschiedene Provinzen verteilt. 2 Jahrhunderte nach Augustus waren die meisten der nunmehr 33 Legionen an den Außengrenzen des Reiches stationiert. Die Ostgrenze schützten jetzt insgesamt 10 Legionen, deren Standlager sich aber auf 7 Provinzen verteilten. Die römische Armee funktionierte wie eine Maschine. Nichts blieb dem Zufall überlassen. Jeder Handgriff war viele Male geübt. Einen Namen machten sich dabei nur die höheren Offiziere, die Zenturionen und einfachen Soldaten, deren Funktionieren wesentlich zum Erfolg der Römer beitrug, gerieten in Vergessenheit. Die Veteranen, ein politisches Machtinstrument. Seitdem stehende Heere die Bürgermiliz früh- und mittelrepublikanischer Zeit abgelöst hatten, gab es im eigentlichen Wortsinn Veteranen, also ehemalige Soldaten, die eine durchgehende längere Dienstzeit abgeleistet hatten. Zu allen Zeiten waren sie ein politisches Machtinstrument, denn sie standen loyal hinter ihrem einstigen Feldherrn und waren in der Regel durchaus bereit, für ihn wieder zu den Waffen zu greifen. Seit dem Ende des 2. Jahrhunderts vor Christus versuchten immer wieder Feldherren, den Senat in Rom dazu zu bewegen, einem Gesetz zuzustimmen, das die Landverteilung an ihre Veteranen regeln sollte. Diese Zustimmung war notwendig, weil der Staat das nötige Land aufkaufen musste. Doch aus Furcht, einzelne Feldherren könnten zu mächtig werden, zeigten sich die Senatoren nicht immer kooperativ. Und manchmal bedurfte es eines politischen Tricks, um das Gesetz zu verabschieden. Pompeius, einer der mächtigsten Feldherren der späten Republik, scheiterte zunächst am Senat, als er ein entsprechendes Gesetz für seine Veteranen einbrachte. Nicht lange danach kam es zum sogenannten Ersten Triumvirat, einer geheimen Absprache zwischen Pompeius, Caesar und Crassus, dem reichsten Mann Roms. Als Caesar 59 vor Christus Konsul war, konnte er das Gesetz auf den Weg bringen, nicht zuletzt, weil seine vorgeblichen politischen Gegner Pompeius und Crassus dafür plädierten. Sulla war der Erste, der nachweislich Land an Veteranen verteilte. Allerdings benötigte er dafür nicht die Zustimmung des Senates, da er den nötigen Grundbesitz einfach von den Unterlegenen im Bundesgenossenkrieg beschlagnahmte, so auch in Pompeji, das sich auf die Seite der Aufständischen geschlagen hatte. Mit der Einrichtung einer Veteranenkolonie in Pompeji 80 vor Christus wurde eine Stadtverwaltung nach römischem Vorbild eingeführt. Auf diese Weise konnte Sulla einerseits seine Veteranen versorgen, andererseits aber auch durch deren bloße Anwesenheit die einheimische Bevölkerung zur Ruhe zwingen. Allerdings scheinen viele der Veteranen nicht lange in Pompeji geblieben zu sein. Denn die neuen Namen, die nach der Koloniegründung auftauchten, verschwanden schon bald wieder. Hier zeigt sich, dass die Veteranenpolitik nicht immer im Sinne der Betroffenen war. So mancher verkaufte seinen Acker und zog wieder fort, denn mit dem Ort, an dem er angesiedelt worden war, verband ihn nichts. Im Gegenteil, die alteingesessene Einwohnerschaft begegnete ihm mit Misstrauen oder feindselig, denn er verkörperte ja die Besatzungsmacht, die nicht willkommen war. Nach der Ermordung Caesars am 15. März 44 vor Christus spielten die Veteranen eine wichtige politische Rolle, da sich viele von ihnen in Rom befanden und nun Rache für ihren Feldherrn forderten. Natürlich bangten sie auch um die Landzuweisungen, die Caesar ihnen versprochen hatte. Marc Anton, ein loyaler Parteigänger Caesars, nutzte die Chance und zog die Veteranen auf seine Seite. Die Mörder mussten fliehen. Caesars Neffe und Adoptivsohn Octavian, der testamentarisch zum Haupterben erklärt war, ging unterdessen an den Golf von Neapel nach Kampanien, um die dortigen Veteranen Caesars für sich zu gewinnen. Im darauffolgenden Bürgerkrieg, der mit Octavians Sieg über Marc Anton ein Ende fand, entledigte sich der spätere Kaiser Augustus nach und nach aller innenpolitischer Gegner, wobei er immer wieder vor dem Problem stand, die entlassenen Truppen dieser Gegner versorgen zu müssen, damit sie nicht zum Unruheherd wurden. Die nötigen Ausgaben bezahlte er zunächst aus eigener Tasche, bis er, 6 nach Christus, das Aerarium Militare einrichtete, aus dem die Veteranen vom Staat entlohnt wurden. In seinem Tatenbericht, den Res Gestae, vermerkt Augustus, dass er 300.000 Veteranen angesiedelt habe oder in ihre Heimat zurückgehen ließ. Das wären 50 bis 60 Legionen, eine Zahl, die übertrieben erscheint. Da Landzuweisungen in der Kaiserzeit immer schwieriger wurden, es gab schließlich kaum noch Feinde, deren Land man konfiszieren konnte, erhielten die Soldaten am Ende ihrer Dienstzeit zunehmend Geldprämien statt Ackerland. Eine Praxis, die spätestens seit dem 2. Jahrhundert nach Christus die Regel war. Hinzu kam, dass die Truppen nun feste Standquartiere besaßen, in denen die Soldaten die meiste Zeit verbrachten und sich daher im Zivilleben lieber in der Nähe ihres langjährigen Standortes niederließen, wenn sie nicht in ihre Heimat zurückzogen. Über jeden Soldaten wurde während seiner Dienstjahre genau Buch geführt. Bei seiner Entlassung wurde in den Akten vermerkt, warum er aus dem Militär ausschied. Es gab die ehrenvolle Entlassung nach Ableistung der vollen Dienstzeit, die vorzeitige Entlassung wegen Krankheit oder Invalidität und die unehrenhafte Entlassung, wenn er ein schwerwiegendes Verbrechen begangen hatte. Der Soldat selbst erhielt eine Urkunde, die ihm an seinem neuen Heimatort Privilegien einräumte. Beispielsweise war er von bestimmten Steuern befreit. Als Veteran besaß er einen gehobenen Status. Oft stiegen Veteranen an ihren Wohnorten in die höheren Ämter auf und nahmen in den lokalen Kulten eine wichtige Position ein. Hannibal ad Portas, Belagerungen. Hannibal steht vor den Toren. Als die Römer nach der verlorenen Schlacht bei Cannae 216 vor Christus zusehen mussten, wie der karthagische Feldherr auf ihre Hauptstadt zumarschierte, packte sie das Entsetzen. Schon lange war es keinem Feind mehr gelungen, bis nach Rom vorzustoßen, doch Hannibal entschied sich gegen eine langwierige Belagerung und zog zur Erleichterung der Römer bald wieder ab, um in Unteritalien weitere Verbündete zu gewinnen. Damit waren die Römer glimpflich davongekommen. Normalerweise führte der Anmarsch des Feindes auf eine Stadt zu einer Evakuierung oder einer Belagerung. Eine Evakuierung kam selten vor, denn jeder wollte sein Eigentum schützen. Erst ein göttlicher Fingerzeig konnte die Menschen zum Verlassen ihrer Stadt bewegen, wie beispielsweise vor der Seeschlacht bei Salamis, als das persische Landheer gegen Athen zog. Herodot schreibt: Hier ließen sie, die Athener, bekannt machen, jeder Athener solle seine Kinder und sein Gesinde, so gut er könne, in Sicherheit bringen. Sie hatten es aber damit so eilig, schon mit Rücksicht auf das Orakel. Die Athener behaupten, als Wächter der Burg, Akropolis, hielte sich im Tempel dort eine große Schlange auf, der sie alle Monate wie einem Menschen Speise vorsetzten, nämlich Honigkuchen. Dieser Honigkuchen, der bisher immer verzehrt worden war, blieb jetzt unangerührt. Als ihnen die Priesterin das mitteilte, beeilten sie sich umso mehr, ihre Stadt zu verlassen, weil sie glaubten, auch die Göttin, Athena, hätte die Burg verlassen. Nicht immer suchten die Kriegsparteien die Entscheidung in einer offenen Schlacht zu Lande oder zu Wasser. Manchmal war man besser beraten, sich in eine gut befestigte Stadt zurückzuziehen und auf eine Belagerung einzurichten. Auch nach einer Schlacht konnte das unterlegene Heer in einer Befestigung Zuflucht nehmen. Bis ins frühe 5. Jahrhundert vor Christus waren die Belagerten im Vorteil, vorausgesetzt, man verfügte über genügend Nahrung und Wasser. Den Angreifern blieb nur die Wahl, das hölzerne Tor mit Rammböcken und Äxten aufzubrechen, eine Bresche in die Mauer zu schlagen oder mit Leitern die Mauer zu übersteigen. In jedem Fall war mit großen Verlusten zu rechnen, denn die Verteidiger bombardierten die Angreifer von den Mauern mit Pfeilen, Speeren und Steinen. Erst als die Griechen im frühen 5. Jahrhundert vor Christus von der hochentwickelten Belagerungstechnik der Perser Kenntnis bekamen, änderte sich die Situation. Der Zweck der Belagerungsmaschinen bestand in erster Linie darin, nahe genug an die Mauer der belagerten Stadt zu gelangen, ohne sich dabei dem Geschosshagel der Verteidiger aussetzen zu müssen. Daher besaßen alle Belagerungsmaschinen ein Dach und häufig auch Räder, um sie bewegen zu können. Die einfachste Vorrichtung war die Schildkröte, die im Wesentlichen aus einem stabilen Dach bestand und beispielsweise zum Angriff auf das Tor mit einem Rammbock ausgerüstet wurde. Daneben konnte die Schildkröte dazu verwendet werden, eine Belagerungsrampe aufzuschütten, um den Angreifern das Übersteigen der Mauer zu erleichtern. Damit die Soldaten nicht für jede Ladung Erde und Steine mit der Schildkröte zurückfahren mussten, um außer Schussweite zu gelangen, wurde die Schildkröte mit einem gedeckten Gang aus leicht beweglichen Einzelteilen, Lauben genannt, verbunden, durch den die Soldaten unbehelligt das Schüttmaterial heranschaffen konnten. Eine andere Möglichkeit, in eine belagerte Stadt zu gelangen, bestand darin, die Fundamente der Mauer zu untergraben, damit sie einstürzte. Auch hier bewährten sich die Lauben. Ohne sie hätten die Angreifer nicht ohne Verluste bis an die Mauer gelangen, geschweige denn dort längere Zeit graben können. Alle Belagerungsmaschinen besaßen jedoch einen Nachteil. Sie bestanden zum großen Teil aus Holz und konnten daher von den Belagerten in Brand gesetzt werden, beispielsweise mit brennenden Pfeilen oder Fackeln. Deshalb wurden die Bretter, aus denen die Belagerungsmaschinen bestanden, mit Häuten bespannt und mit einer Schicht Lehm überzogen. Wenn alle Verteidigungsmaßnahmen nichts nützten und die Einnahme der Mauer kurz bevorstand, errichteten die Belagerten eine zweite Mauer in einem gewissen Abstand zur ersten, um von dort die Angreifer unter Beschuss nehmen zu können, sobald diese die erste Mauer überstiegen. Um die Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus wurde die Belagerungstechnik durch zwei Erfindungen verbessert. Das Katapult, mit dessen Hilfe Pfeile und Steine über größere Entfernungen ins Ziel geschossen werden konnten, und der fahrbare Belagerungsturm. Diese Türme überragten die Stadtmauer und waren häufig mit einem Rammbock, Katapulten und einer Fallbrücke ausgerüstet, über die die Soldaten auf die Mauer der Belagerten gelangen konnten. Im Hellenismus wurden immer größere Belagerungsmaschinen gebaut. Bei der Belagerung von Rhodos durch Demetrios Poliorkites wurde ein Turm eingesetzt, der über 30 Meter hoch gewesen sein soll. Die Römer sammelten ihre Kenntnisse über Belagerungsmaschinen in den Kriegen gegen die hellenistischen Könige, erstmals 280 bis 275 vor Christus, als König Pyrrhos von Epirus die unteritalischen griechischen Städte gegen Rom unterstützen wollte. Einen vergleichbar hohen technischen Stand erreichten sie jedoch erst, als sie politisch im östlichen Mittelmeerraum aktiv wurden. Ihre Erfahrungen lehrten sie aber bald, auf die riesigen Dimensionen der hellenistischen Belagerungsmaschinen zu verzichten, da diese zu schwerfällig waren und aufgrund ihres Gewichtes sogar im Boden einsacken konnten. Im Jahr 52 vor Christus belagerte Caesar die Stadt Alesia, in die sich der Anführer der Gallier, Vercingetorix, zurückgezogen hatte. Dabei verwendete Caesar eine doppelte Umwallung, die einerseits die Eingeschlossenen darin hinderte, einen Ausfall zu unternehmen, andererseits die römischen Truppen, die zwischen den beiden Wällen lagerten, vor der anrückenden gallischen Verstärkung schützte. Wenn Frauen aktiv am Kampfgeschehen teilnahmen, genossen sie hohes Ansehen. Artemisia, die Königin von Halikarnassos, schloss sich 480 vor Christus mit ihren Schiffen der Flotte des Perserkönigs Xerxes an. In der Seeschlacht von Salamis, die mit der Niederlage der Perser endete, war sie die einzige in der persischen Flotte, mit der Xerxes zufrieden war was ihn zu dem Ausspruch verleitet haben soll, meine Männer sind Weiber geworden, die Weiber aber Männer. Was war geschehen? Als die Schlacht entschieden war und die Perser flohen, geriet Artemisia in Bedrängnis. Ein attisches Schiff war dicht hinter ihr, doch der Fluchtweg war von den Schiffen der persischen Flotte verstellt. Kurzerhand rammte und versenkte sie eines der befreundeten Schiffe, wie wir bei Herodot erfahren. Aber dass sie es anrannte und in den Grund bohrte, war ihr Glück und gereichte ihr zu einem doppelten Vorteil. Denn als der Befehlshaber des attischen Schiffes sah, wie sie ein feindliches anrammte, glaubte er, das Schiff der Artemisia wäre ein griechisches oder ein zu ihnen übergegangenes Schiff, das auf ihrer Seite föchte. Deshalb ließ er von ihm ab und wandte sich gegen andere. Die Römer bekamen es mit Britannien 60 nach Christus mit einer mächtigen Gegnerin zu tun, Königin Boudica, die ein Heer um sich sammelte, einer Legion eine empfindliche Niederlage beibrachte und die drei Städte Camulodunum, Verulamium und Londinium einnahm. Dabei soll es zu unvorstellbaren Grausamkeiten gekommen sein, die sicher auch von der römischen Propaganda aufgebauscht wurden. Ursache für den Hass der Bevölkerung waren nach Cassius Dio Geldforderungen der Römer, die rücksichtslos eingezogen wurden. Tacitus kennt hingegen noch einen anderen Grund. Nach dem Tod des Gemahls der Boudica, eines britannischen Königs, hätten die Römer sein Land und seinen Palast verwüstet, seine Witwe misshandelt und seine Töchter vergewaltigt. Boudica fuhr, ihre Töchter auf dem Wagen vor sich, von Stamm zu Stamm und beteuerte, es sei bei den Britanniern ohnehin nichts Neues, von Frauen in die Schlacht geführt zu werden. Heute aber kämpfe sie, die von so hohen Ahnen abstamme, nicht um ihr Reich und ihre Schätze, sondern räche wie eine Frau aus dem Volk ihre verlorene Freiheit, ihren misshandelten Leib und ihre vergewaltigten Töchter. Erst dem Statthalter der Provinz gelang es schließlich, das Heer der Boudica zu besiegen. Sie selbst nahm Gift oder starb an einer Krankheit. Mit ihrer charismatischen Persönlichkeit erlosch auch der letzte Widerstand. Die römischen Legionen hatten sich wieder einmal durchgesetzt. Doch der Aufstand hatte viele das Leben gekostet. Dass an die 70.000 römische Bürger und Bundesgenossen in den genannten Orten umgekommen sind, steht fest. Die Britannier machten nämlich keine Gefangenen, trieben auch keinen Sklavenhandel oder andere der im Krieg üblichen Handelsgeschäfte. Vielmehr mordeten sie in aller Eile, hängten an den Galgen, verbrannten und kreuzigten, als wollten sie für die harte Vergeltung, die über sie kommen werde, schon im Voraus Rache nehmen. Götter und Gesetze, Kriegsgötter, schreckliche Gestalten und göttlicher Beistand. Welche prominente Rolle Krieg in der antiken Gesellschaft spielte, ist schon daran zu erkennen, dass es nicht nur einen Kriegsgott oder eine Kriegsgöttin gab, sondern dass sich verschiedene Götter in dieses Ressort teilten. Bei den Griechen galt Ares, der Sohn von Hera und Zeus, als bedeutendster Kriegsgott. Er verkörperte alle negativen Aspekte des Krieges und wütete in der Schlacht gnadenlos unter den Soldaten. Ares besaß an vielen Orten Heiligtümer, doch keines erlangte eine herausragende Bedeutung. Sein Name lebt im antiken Versammlungsort des Athenerrates, dem Areopag, fort. Nach dem Mythos musste sich Ares dort vor den versammelten Göttern für einen Mord verantworten. Zu seinen Söhnen gehörten Phobos und Deimos, Schrecken und Furcht. Seine Schwester war Eris, die Personifikation von Zank und Streit. Sie stiftete zwischen den Göttinnen Hera, Athena und Aphrodite Unfrieden, indem sie der schönsten der drei einen goldenen Apfel versprach, den Zankapfel, eine Episode, die schließlich zum Trojanischen Krieg führte. Über Enialios, den Gott des blutigen Nahkampfes, waren sich schon die Griechen unsicher, ob er als eigenständige Gottheit oder nur als Teilaspekt von Ares anzusehen ist. Seine weibliche Entsprechung, Enyo, tritt im Mythos kaum in Erscheinung. Homer nennt sie der Städt Unholdin. Eine sehr viel wichtigere Rolle kam Athena zu, die nach Hesiod den Lärm von Kriegen und Schlachten liebt. Im Gegensatz zu Ares, Enialios und Enyo steht sie jedoch für die kluge, besonnene Kriegführung und wurde als kampfbereite Schützerin der Städte verehrt, besonders in Athen. Als Göttin der Weisheit galten ihre Sympathien Helden wie dem listenreichen Odysseus. Obwohl schon in der Antike der römische Gott Mars mit dem griechischen Ares gleichgesetzt wurde, besitzen beide einen sehr unterschiedlichen Charakter. Mars, mit dem der Feldherr gleichsam eine Einheit bilden sollte, stand für den geregelten Ablauf eines Krieges und das Glück im Kampf. Bellona war die dunkle, zerstörerische Seite des Krieges. Über ihren Kult, der ebenfalls düstere Züge trug, ihre Anhänger verwundeten sich bei Umzügen mit Doppeläxten selbst, munkelt man, dass es sogar Menschenopfer gegeben habe. Der Historiker Cassius Dio erwähnt, dass im Jahr 48 vor Christus versehentlich ein Altar der Bellona abgetragen wurde, in dem man Töpfe voller Menschenfleisch fand. Die dritte im Bunde war Minerva, deren kriegerischer Aspekt schon allein durch ihre Darstellung mit Helm und Waffen deutlich wird. Ihr Aufgabenbereich lag, wie bei Athena, in der durchdachten Kriegsführung. Eine wichtige Rolle kam schließlich Virtus zu, die eigentlich für die Summe aller Tugenden des Mannes stand, durch die er Ehre erwerben konnte. Schon bald wurde aus Virtus die Personifikation der Tapferkeit im Kampf. In bildlichen Darstellungen erscheint sie als bewaffnete Amazone, bekleidet mit einem kurzen Chiton, der eine Brust unbedeckt lässt. Bezeichnenderweise gaben die Römer ihrer Stadtgöttin Roma, die erst spät nach dem Vorbild der Stadtgöttin von Athen Athena entstanden ist, das Aussehen einer kriegerischen Göttin, in deren Darstellung Elemente der Athena bzw. Minerva und vor allem der Virtus vereint sind, mit der sie leicht verwechselt werden kann. Bedenkt man zudem, dass der Vater des mythischen Gründers von Rom, Romulus, niemand anders als der Kriegsgott Mars war, wird klar, wie sich Rom selbst gesehen hat, als eine Stadt, die durch Krieg verbunden mit militärischer Tugend aufgestiegen ist. Und dies nicht zu Unrecht, denn ohne ihre straff organisierten, disziplinierten Legionen wäre Rom niemals zu einer Weltmacht geworden. Die Tempel der mit dem Krieg verbundenen Gottheiten wurden oft vor einem Feldzug versprochen. Für den Fall eines Sieges, versteht sich. Der Konsul Marcus Claudius Marcellus versprach 222 vor Christus Virtus und Honnos, einen Tempel, der allerdings erst einige Jahre nach seinem Sieg über die keltischen Insubra in der Po-Ebene errichtet wurde. Der älteste Tempel für Mars datiert aus dem Jahr 388 vor Christus und stand, wie die übrigen genannten Heiligtümer, außerhalb der Stadt. Erst unter Augustus wurde mit dem Tempel des Mars Ultor auf dem von ihm erbauten Forum am 12. Mai 2 vor Christus ein Tempel für einen Kriegsgott innerhalb der Stadtgrenzen geweiht. Das gilt jedoch nicht für Minerva, die in ihrer Eigenschaft als Teil der sogenannten kapitolinischen Trias, Jupiter, Juno und Minerva, lange zuvor auf dem Kapitol verehrt wurde. Gesetze und Riten, Kriegsrecht in der Antike. In der Antike gab es kein Völkerrecht in modernem Sinne, keine verbindlichen Gesetze für den Krieg, die von allen Völkern akzeptiert wurden. Ebenso wenig existierte eine überstaatliche Institution, die Kriegsverbrechen verfolgte. Vielmehr stellte jede staatliche Gemeinschaft ihre eigenen Regeln auf zur Legitimation eines Krieges. Oft waren diese Regeln mit Kulthandlungen und Ritualen verbunden, um den heiligen Charakter der Regeln zu unterstreichen. Ihre Missachtung würde den Zorn der Götter hervorrufen. In Griechenland betrafen diese Regeln weniger Beginn und Ende eines Krieges, auch wenn eine Kriegserklärung vor Beginn der Kampfhandlungen üblich war und das Ende des Krieges oft durch Verträge besiegelt wurde. Die Entscheidung über Krieg und Frieden lag in der Regel bei der Volksversammlung, die sich aus den wehrfähigen freien Männern des jeweiligen Staates zusammensetzte. Vor ihrer Entscheidung wurden die Argumente für und gegen einen Krieg öffentlich diskutiert. Dabei versuchten Redner wie beispielsweise Demosthenes und Isagoras, die Volksversammlung von ihrer Meinung zu überzeugen. Erst mit der Entscheidung der Volksversammlung war ein Krieg legitimiert, den Gesetzen der Menschen Genüge getan. Doch diese Gesetze waren, wie gesagt, von den Bürgern des Staates aufgestellt worden, der den Krieg begann, bzw. beendete. Sie waren kein allgemeingültiges Recht, das für alle Gemeinwesen der antiken Welt galt. Allgemeingültig, zumindest unter den griechischen Stadtstaaten, war jedoch das göttliche Recht, zu dem beispielsweise die Amphiktyonie gehörte, deren Mitglieder sich weder gegenseitig belagern noch ihre Städte zerstören durften. Auch die Echecheria, eine begrenzte Waffenruhe, die von allen Kriegsparteien vereinbart wurde, galt als heilig und durfte nicht übertreten werden. Eine solche Waffenruhe wurde während der Olympischen Spiele verkündet, damit die Wettkämpfer aus allen Teilen Griechenlands gefahrlos ans Ziel gelangen konnten. Ansonsten diente die Waffenruhe während eines Krieges meist zur Bestattung der Toten, so auch in der Ilias. Hier sind es die Trojaner, die den Griechen durch einen Boten eine Waffenruhe vorschlagen. Und auch dies Wort befahlen sie mir zu sagen. Ob ihr gewillt seid, aufzuhören mit dem Kampf, dem Schlimmtosenden, bis wir die Toten verbrannt haben. Später kämpfen wir wieder, bis der Daimon uns trennt und den einen von beiden den Sieg gibt. Agamemnon, der Anführer der Griechen, kann diesen Wunsch nicht verweigern und ruft den Göttervater Zeus als Zeugen an, um die Abmachung zu besiegeln. Die Götter spielten auch während des Feldzuges eine wichtige Rolle. Daher hätte niemand eine Schlacht begonnen, ohne vorher den Göttern geopfert zu haben, um ihren Beistand zu erflehen. So auch der spartanische Heerführer Pausanias, der vor der Schlacht bei Platae 479 v. Chr. Ein Opfer darbrachte, während sich seine Männer bereits in Schussweite der Perser unter dem Kommando ihres Feldherrn Mardonios befanden. Die Römer gaben dem Krieg mit rituellen Handlungen, die jeweils am Beginn und Ende eines Krieges bzw. der Kriegssaison vorgenommen werden mussten, einen feierlichen Rahmen und verliehen ihm damit eine besondere Legitimation. Der Grund lag weniger darin, den Krieg vor den eigenen Landsleuten oder auch gegenüber anderen Völkern zu rechtfertigen. Vielmehr galten diese Rituale den Göttern, die davon überzeugt werden mussten, dass der Krieg ordnungsgemäß begonnen wurde. Ansonsten bestand die Gefahr, dass die Götter den Beistand verweigerten. Mit dem Beginn der Kriegszeit im März, im Winter wurde nach Möglichkeit kein Krieg geführt, fanden in Rom mehrere Feste zu Ehren des Kriegsgottes Mars statt, unabhängig davon, ob ein Krieg geplant war oder nicht. Am 1., 9., 14., 19. und 23. März hielten die Salier, ein Kollegium von Waffentanzpriestern, ihre Umzüge ab, bei der die heiligen Schilde des Mars herumgetragen wurden. An bestimmten Stellen führten sie ihren traditionellen Waffentanz auf. Mit einem weiteren Umzug am 19. Oktober wurde die Kriegssaison beendet. Eine wichtige Rolle vor dem Beginn eines Krieges kam dem Priesterkollegium der Fetiales zu, die für die Einhaltung der Rechte zwischen den Völkern zuständig waren, speziell der Bündnisse und Verträge, die heiligen Charakter besaßen. Wurde ein Vertrag gebrochen oder ein anderes Unrecht begangen, beispielsweise ein Überfall auf das eigene Territorium, forderten die Fetiales die Auslieferung der Verantwortlichen. Anderenfalls erklärte der Senat nach einer Frist von 33 Tagen den Krieg. Dann wurde vor dem Tempel der Bellona, der römischen Göttin des Krieges, eine Lanze in Blut getaucht und auf ein bestimmtes Stück des Marsfeldes geschleudert, das vorher zum Feindesland erklärt wurde. Dieser Brauch ging auf uralte Zeit zurück, als Rom noch eine kleine Stadt war und man tatsächlich nur eine Lanze zu werfen brauchte, um feindliches Gebiet zu treffen. Diese Zeremonie galt als offizielle Kriegserklärung. Vor dem eigentlichen Auszug wurden Opfer dargebracht, die Vorzeichen studiert und Gelübde abgelegt. Altehrwürdige Riten mussten befolgt werden. In Rom begab sich der Feldherr zur Regia, dem Amtsgebäude der obersten Priester am Forum, um dort die heilige Lanze des Kriegsgottes Mars und die 12 Ankylia, Bronzeschilde, die der Sage nach vom Himmel gefallen sein sollen, zu bewegen. Wenn sich diese Gegenstände von selbst bewegten, sah man darin ein schlechtes Omen. Dazu sprach der Feldherr die Worte: Mars, erwache! Mit Augustus kam ein weiteres Element hinzu. Die Göttin Fortuna Redux, Garantin für die glückliche Rückkehr des Kaisers. Als Augustus nach seiner Reise in den Osten 19 vor Christus nach Rom zurückkam, weihte der Senat der Fortuna Redux einen Altar an der Porta Capena, durch die der Kaiser in die Stadt eingezogen war. Domitian errichtete der Göttin außerdem einen Tempel, der auf dem Marsfeld nahe bei der Porta Triumphalis stand, die für das siegreiche Heer den Ausgangspunkt des Triumphzugs darstellte. Damit stellte Domitian Fortuna Redux in den Dienst des Kaisers und des Heeres bei einem Feldzug. Auch bei den Römern war es üblich, bei Kriegsende Verträge abzuschließen, sogar wenn sich der Gegner bedingungslos ergeben hatte. Damit wurde der Friedensschluss unter den besonderen Schutz der Götter, vor allem Jupiters, gestellt. Jede Verletzung der Verträge wäre ein Frevel gegen die Götter gewesen und Anlass für einen erneuten Krieg. Aus der Vorstellung, dass ein Krieg einer besonderen Legitimation gegenüber den Göttern bedurfte, entwickelte sich bei den Römern die Idee vom Bellum Justum, dem gerechten Krieg. Ein Begriff, der erstmals von Cicero in seinen Werken De Republica und De Officiis verwendet wurde. Zu einem gerechten Krieg gehörte in erster Linie die Einhaltung der ritualisierten Formalitäten. Weiterhin musste ein Anlass vorliegen, der einen Krieg rechtfertigte, wie Vertragsbruch, ein Angriff auf Verbündete, Unterstützung eines Kriegsgegners, die Verletzung territorialer Rechte oder ein Angriff auf Gesandte. Damit war ein gerechter Krieg stets ein Verteidigungskrieg, galt sozusagen als Notwehr. Die Entscheidung darüber, ob eine der Voraussetzungen für einen gerechten Krieg tatsächlich erfüllt war, lag allerdings ganz im Ermessen des römischen Senats, der die Situation in seinem Sinne interpretieren konnte. Welche Rolle die Rechtfertigung für einen Krieg spielte, wird an Caesars Eroberungsfeldzug gegen Gallien deutlich. Als Statthalter der Provinz Gallia Cisalpina hatte Caesar gar nicht das Recht, den Feldzug zu beginnen, auch wenn er damit dem Römischen Reich zu einem beträchtlichen Gebietsgewinn verhalf. Und so begründete Caesar seinen Feldzug damit, dass er den Heduern, einem verbündeten gallischen Volk, zu Hilfe eilen musste, weil die benachbarten Helvetier aus ihren angestammten Siedlungsgebieten nach Westen drängten. Damit war für Caesar der Tatbestand eines Angriffs auf Verbündete gegeben, sehr zum Missfallen der römischen Senatoren, die durch Caesars Machtzuwachs ihre eigene Position gefährdet sahen. Cicero formuliert in De Officiis einige Leitsätze, die festlegen, unter welchen Umständen überhaupt ein Krieg begonnen werden sollte. Kriege darf man nur deshalb unternehmen, damit man ohne Ungerechtigkeit in Frieden leben kann. Für Cicero ist Frieden der Idealzustand. Nur wenn er durch Ungerechtigkeiten gestört wird, darf man zu den Waffen greifen. Und das auch erst dann, wenn alle anderen Möglichkeiten, einen Konflikt beizulegen, ausgeschöpft sind. Frieden als Ziel des Krieges ist ein Gedanke, den Cicero auch an anderer Stelle zum Ausdruck bringt. Kriege sollten so unternommen werden, dass nichts anderes als der Friede gesucht scheint. Die Ideen Ciceros beinhalten im Grunde genommen nichts Neues. Die rituellen Formalitäten vor Kriegsbeginn waren schon seit langem Tradition. Die Römer führten sie auf einen ihrer Könige zurück. Und auch die Voraussetzungen für einen gerechten Krieg waren längst im Bewusstsein der Römer verankert. Mit der Betonung des Friedens nimmt Cicero gleichsam die Pax Romana vorweg, die römische Weltordnung der Kaiserzeit, die jeden Angriff, jede Bedrohung des Friedens innerhalb der Grenzen des Imperiums als potenzielle Ungerechtigkeit ansieht, gegen die der Kaiser mit seinem Heer einschreiten muss. Triumph, göttliche Ehren für den siegreichen Feldherrn. Einen Triumphzug im römischen Sinne kannten die Griechen nicht. Ursache hierfür war die Stellung des Feldherrn, der in erster Linie als Bürger einer Polis, einer staatlichen Gemeinschaft, angesehen wurde und daher eigentlich nur seine Pflicht tat. Siegreiche Strategen, die ihre Position ausnutzen wollten, wurden rasch entmachtet, wie die Beispiele von Miltiades oder Thukydides zeigen. Erst in den hellenistischen Königreichen wurden dem siegreichen König besondere Ehrungen zuteil. Als Demetrios Poliorketes im Jahre 307 v. Chr. Demetrios von Phaleron den makedonischen Statthalter in Athen vertrieb und die Demokratie wiederhergestellt werden konnte, begrüßte ihn die Bevölkerung als Retter und erwies ihm göttliche Ehren. Mit Kriegsende kehrte das siegreiche Heer zurück nach Rom. Doch bevor es in die Stadt einziehen und sich feiern lassen konnte, musste zunächst einmal abgeklärt werden, ob ihm ein Triumphzug erlaubt wurde. Die Bedingungen dafür waren klar vorgeschrieben. Der Sieg musste in einem gerechten Krieg erfochten sein, also gegen einen äußeren Feind. Alle inneren Kämpfe im Römischen Reich, wie die Niederschlagung eines Volksaufstandes, einer Rebellion von Sklaven oder ein Sieg in einem Bürgerkrieg, durften nicht mit einem Triumphzug gefeiert werden. Weiterhin sollte der Feldherr über das volle Imperium verfügen, die Amtsgewalt, die in der Republik im Normalfall nur die Konsuln und Prätoren besaßen. Lediglich ein Diktator, der in Krisenzeiten für maximal 6 Monate gewählt wurde, war ebenfalls mit dem vollen Imperium ausgestattet. Damit konnten Unterführer, wie die Legionslegaten oder Tribunen, keinen Triumphzug beantragen. In der Kaiserzeit wurde der Triumphzug dann zum Privileg des Kaisers und seiner Familie. Drittens war die Anzahl der getöteten Feinde zu berücksichtigen, die sich nach Valerius Maximus auf mindestens 5.000 belaufen sollte. Wichtig war, dass weder das Heer noch der Feldherr das Stadtgebiet, das Pomerium, betreten durften, bevor der Senat nicht die Erlaubnis zum Triumphzug gegeben hatte. Bis dahin lagerte man auf dem Marsfeld, und das konnte dauern. Endlich war es dann soweit. Die Soldaten formierten sich vor der Stadt, während die Bevölkerung bereits die Straßen säumte, um sich nichts entgehen zu lassen. Den Anfang bildeten die Beweisstücke für den gewonnenen Krieg. Beute, Gefangene und Triumphalgemälde, auf denen die wichtigsten Ereignisse des Krieges im Bild festgehalten wurden. Keines dieser Gemälde ist erhalten. Um dennoch einen Eindruck zu bekommen, lassen wir Flavius Josephus zu Wort kommen, der den Triumphzug beschreibt, den Vespasian und Titus 71 nach Christus nach ihrem Sieg über die Juden abhielten. Da konnte man sehen, wie gesegnete Landstriche verwüstet wurden, wie sämtliche Schlachtreihen der Feinde dahinsanken. Man sah die einen auf der Flucht, die anderen auf dem Weg in die Gefangenschaft, das Zusammenbrechen gewaltig hoher Mauern unter dem Ansturm der Belagerungsmaschinen, die Zerstörung der Widerstandskraft der Festungen und die Einnahme stark bemannter Stadtmauern von oben her. Weiter konnte man sehen, wie sich das Heer in die Stadt ergoss, überall todverbreitend. Dargestellt waren auch Gruppen wehrloser Menschen, die mit erhobenen Händen um Gnade flehten, Heiligtümer, die man gerade in Brand gesteckt hatte, und Häuser, die über ihren Bewohnern zusammenstürzten. Danach kamen die Senatoren und Beamten mit dem Feldherrn in einem Viergespann. Gekleidet war er in purpurne Gewänder, in der Hand hielt er das Adlerzepter. Hinter ihm stand ein Sklave auf dem Wagen, der einen goldenen Kranz über sein Haupt hielt und ihm immer wieder zumurmelte: Bedenke, dass du ein Mensch bist. Der Sinn dieser Worte wird deutlich, wenn man bedenkt, dass in Rom kein Mensch zu Lebzeiten so sehr einem Gott angeglichen wurde wie der Triumphator. Den Abschluss des Zuges bildeten Soldaten, die bezeichnenderweise Spottlieder auf den Feldherrn sangen, seine Taten damit also relativierten. Der Weg des Triumphzuges war festgelegt. Vom Marsfeld kommend betrat er durch die Porta Triumphalis die Stadt, zog südwärts am Kapitolshügel vorbei bis zum Circus Maximus, der in seiner ganzen Länge durchschritten wurde. Sicher drängten sich auf den Rängen des Zirkus die meisten Zuschauer, denn hier konnte man den Zug am besten bestaunen. Anschließend wandte sich der Triumphzug wieder nach Norden, bis zu der Stelle, an der später der Konstantinsbogen erbaut wurde. Dort schwenkte der Zug nach Westen um, folgte der Via Sacra über das Forum Romanum und erreichte schließlich sein Ziel, den Tempel des Jupiter auf dem Kapitolshügel. Dort wurde ein Opfer dargebracht, und der goldene Kranz, den der Triumphator sozusagen nur ausgeliehen hat, feierlich dem Gott zurückgegeben. Doch zuvor musste man warten, bis die Nachricht vom Tod des feindlichen Feldherrn eintraf, der im Triumphzug mitgeführt worden war und mittlerweile, im Tullianum, dem Staatsgefängnis, hingerichtet wurde. Denn erst mit dem Tod des Feldherrn war der Krieg wirklich zu Ende. Hier zeigt sich der rituelle Charakter des Triumphzuges, der nach römischer Überlieferung auf Romulus, den Stadtgründer und ersten König, zurückging. Nach dem Raub der Sabinerinnen musste Romulus im Zweikampf gegen den sabinischen König Acro antreten. Er gelobte, die Waffen seines Gegners Jupiter zu weihen, falls er als Sieger aus dem Kampf hervorgehen würde. Romulus siegte. Was dann geschehen sein soll, erzählt uns der griechische Biograf Plutarch. In dem Wunsch, dem Jupiter das Gelübde in wohlgefälliger Form zu erfüllen und zugleich den Bürgern ein erfreuliches Schauspiel zu bieten, ließ Romulus beim Heere eine mächtige Eiche fällen, ihr die Form eines Siegesmahles geben und daran jedes der Waffenstücke Akros nach der Ordnung anbringen und befestigen. Er selbst schürzte sein Gewand, umkränzte sein Haupt bei wallenden Haaren mit Lorbeer, fasste das Siegeszeichen und stemmte es aufrecht gegen die rechte Schulter. Und so schritt er einher, ein Siegeslied anstimmend, in welches das in Waffen ihm folgende Heer einstimmte, während die Bürger sie mit freudigem Staunen empfingen. Dieser Aufzug wurde der Ausgangspunkt und das Vorbild der späteren Triumphe. Nach dem Opfer an Jupiter begann das Fest erst richtig. Für die oberen 10.000 wurde ein Bankett veranstaltet. Auf das Volk warteten oft mehrtägige Veranstaltungen, beispielsweise im Circus Maximus. Arbeitsfreie Tage wurden ausgerufen, sodass die gesamte Bevölkerung an den Feierlichkeiten teilnehmen konnte. Spätestens in der Kaiserzeit war aus dem Triumphzug, mit dem ursprünglich nur der siegreiche Feldherr geehrt werden sollte, ein Spektakel geworden, in dem der Kaiser sich und seine Leistungen zur Schau stellte, natürlich alles zum Wohle des Römischen Reiches. Bereits Pompeius suchte im Jahr 81 vor Christus seinem Triumphzug eine eigene Note zu geben, indem er statt eines von Pferden gezogenen Viergespanns eine Elefantenquadriga bestieg. Allerdings scheiterte sein Vorhaben an der Breite des Tores und Pompeius musste auf eine Pferdequadriga umsteigen. Vespasian und Titus führten in ihrem Triumphzug 71 nach Christus als Beute viele exotische Kostbarkeiten mit sich, darunter sogar Tiere. Sicherlich ist nicht nur Flavius Josephus darüber ins Staunen geraten. Man ist außerstande, die Vielzahl jener Sehenswürdigkeiten und die Pracht aller jener nur erdenklichen Gegenstände nach Gebühr zu schildern, seien es nun Kunstwerke, Luxusgegenstände oder Naturseltenheiten. Fast alles Staunenswerte und Kostbare, nämlich was begüterte Menschen jeweils nur zum Teil in ihren Besitz gebracht hatten und was bei jedem Volke verschiedenartig war, wurde an jenem Tage zusammengetragen, um die Größe des Römischen Reiches zu veranschaulichen. Der Preis des Krieges, Beute und Plünderung, das Schicksal der Besiegten. Eine wesentliche Motivation für einen Angriffskrieg war seit jeher die Aussicht auf reiche Beute. Da jeder Soldat seinen Anteil am Gewinn erhielt, zog das Heer begeistert ins Feld und gab sein Bestes, um den Sieg zu erringen. Auch die Feldherren profitierten in hohem Maße. Caesar beispielsweise hatte sich in gewaltige Unkosten gestürzt, um seine Karriere voranzutreiben. 62 vor Christus wurde er Prätor und erreichte 3 Jahre später mit dem Konsulat auch das höchste Staatsamt. In beiden Fällen erhielt er, wie es üblich war, im darauf folgenden Jahr die Statthalterschaft über eine Provinz. 58 vor Christus wurde er Prokonsul 3 Provinzen, darunter auch der Gallia Cisalpina, die er als Ausgangspunkt für die Eroberung Galliens nutzte. Und so wurde Gallien eigentlich nur durch den Ehrgeiz und die finanziellen Probleme Caesars Teil des Römischen Reiches. Seine Soldaten waren ihm treu ergeben. Kein Wunder, wenn man bedenkt, welch reiche Beute sie unter seinem Kommando machten. Caesar war natürlich nicht der Einzige, der mit der Beute spekulierte. Marcus Porcius Cato prangert in seiner Rede für die Rhodier eine Reihe von Senatoren an, weil sie nach Catos Ansicht grundlos Rhodos einer bedeutenden Handelsstadt, den Krieg erklären wollten, nur um sich an der Beute zu bereichern. Auch der Eroberungszug Alexanders des Großen war im Grunde genommen ein riesiger Beutezug, der Alexander und seinen Feldherren unermesslichen Reichtum einbrachte, auch wenn vordergründig das Kriegsziel darin bestand, den Erbfeind Persien in die Knie zu zwingen. Beute, das konnte im Grunde genommen alles sein, was für den Sieger einen Wert besaß. Geld, Schmuck, Gewänder, Mobiliar, landwirtschaftliche Güter wie Getreide und Vieh, Waffen, die als Trophäen angesehen wurden oder zur Aufrüstung der eigenen Armee dienten. Hierzu gehörten besonders Belagerungsmaschinen oder Schiffe und natürlich Menschen. Das gesamte Beutegut konnte entweder direkt an Händler verkauft werden, die dem Heer folgten, weil sie auf gute Geschäfte hofften, oder in der Heimat zu Geld gemacht werden. In Griechenland floss der Ertrag ursprünglich in die Staatskasse. Später, unter den hellenistischen Königen, erhielten ihn zunächst die Herrscher, die den Gewinn nach eigenem Ermessen verteilten. Unter Bundesgenossen wurde vor dem Krieg genau festgelegt, welchen Anteil von der Beute jeder bekommen sollte. Dabei spielten politische Erwägungen eine wichtige Rolle, wie die Rede des jüngeren Kyros an seine Offiziere zeigt. Ich bin dafür, die Verteilung des Geldes den Medern, den Hyrkaniern und Tigranes zu überlassen, sobald sie eintreffen, und selbst wenn sie uns einen geringeren Anteil zukommen lassen, sollten wir dies für einen Gewinn halten. Denn wenn sie einen Vorteil davon haben, werden sie lieber bei uns bleiben. Im Allgemeinen wurde ein bestimmter Anteil, oft ein Zehntel, in Form eines Weihgeschenkes einer Gottheit dargebracht. Je nach den finanziellen Möglichkeiten konnte ein solches Weihgeschenk beispielsweise aus einem bronzenen Dreifuß, einer Statue oder einer ganzen Statuengruppe bestehen. Der griechische Schriftsteller Pausanias zählt in seiner Beschreibung von Griechenland viele Weihgeschenke auf, besonders in den beiden größten Heiligtümern Olympia und Delphi. So unter anderem auch eine Weihung der Stadt Argos auf der Peloponnes an das Apollon-Heiligtum in Delphi. Auf der Basis steht eine Inschrift, dass die Statuen aus den Zehnten der Schlacht von Marathon aufgestellt seien. Es sind dies Athena und Apollon und von den damaligen Feldherren Miltiades, von den sogenannten eponymen Heroen Erechtheus und Kekrops. Die aufgezählten schuf Phaidias, und diese sind auch wirklich der Zehnte aus der Schlacht. Auch dem Feldherrn war ein größerer Anteil an der Beute sicher. Der Rest wurde zur Besoldung der Soldaten und für militärische Auszeichnungen verwendet, soweit er nicht dem öffentlichen Haushalt zugute kam. Die Plünderung eines eroberten Landes, einer eroberten Stadt, war durchaus nicht immer mit unsäglichen Grausamkeiten verbunden, die von den Siegern an der Zivilbevölkerung verübt wurden. Die Römer hatten wie in allen militärischen Dingen auch für eine Plünderung genaue Vorschriften aufgestellt. Wie dies im 2. Jahrhundert vor Christus ablief, schildert uns Polybius. Die Plünderung wurde von eigens dafür ausgewählten Soldaten vorgenommen. Anschließend wurde die gesamte Beute verkauft und der Gewinn gleichmäßig verteilt. Alles, was die Soldaten übrig gelassen hatten, fiel an den Feldherrn. Das unbewegliche Gut, Land und Gebäude wurde Staatseigentum. Sicher wurden diese Vorschriften manches Mal übertreten oder lässiger gehandhabt. Aus der Zeit der Gotenkriege, des Claudius Goticus, überliefert uns die Historia Augusta folgende Anekdote. Zu der Zeit der Erringung des vollständigen Sieges haben sich viele Soldaten des Claudius im Überschwang des Glückes, das auch den Verstand der Verständigen lähmt, dermaßen aufs Beutemachen verlegt, dass sie nicht bedachten, dass sie von einer Handvoll Leute in die Flucht geschlagen werden konnten, während sie mit Leib und Seele sich der Wegschaffung der Beute widmeten. So kam es, dass mitten im Sieg fast 2000 Soldaten von einigen wenigen Barbaren, die bereits die Flucht ergriffen hatten, getötet wurden. Im krassen Gegensatz zu der Disziplin, mit der die römischen Soldaten zumindest der Vorschrift nach ihre Beute zusammentrugen, stehen die Raubzüge der homerischen Helden, die an verschiedenen Stellen in der Ilias und der Odyssee damit prahlen, wie viele Überfälle sie erfolgreich durchgeführt haben. Und Beute trieben wir zusammen vom Feld reichliche viele, 50 Herden von Rindern, ebenso viele Haufen von Schafen, ebenso viele Schweineherden, ebenso viele Herden verstreuter Ziegen und Falbe, Pferde, 150. Alles Weibliche und unter vielen standen Fohlen. Die trieben wir alle hinein in das neleische Pylos. Bei Homer gewinnt man den Eindruck, dass eine der Lieblingsbeschäftigungen seiner Helden darin bestanden hat, die Nachbarn zu überfallen und ihr Vieh zu stehlen, wobei diese Aktionen nicht ohne Blutvergießen abliefen. Das Vieh und der Ertrag der Felder waren im Kriegsfall überhaupt gefährdet, nicht nur durch plündernde Soldaten. Selbst wenn ein Heer lediglich auf dem Durchzug war, brauchte es Nahrung und die holte es sich aus dem umliegenden Land. Zurück blieb eine Schneise der Verwüstung. Zur Beute zählten auch die gefangenen Soldaten des Feindes und die Zivilbevölkerung des besiegten Landes. Die Angehörigen der Zivilbevölkerung wurden entweder vertrieben bzw. deportiert, als Sklaven verkauft oder mussten dem Gemeinwesen des Siegers als Staatssklaven dienen. Dem Sieger fiel auch ihr verwaistes Land zu, das dieser beispielsweise an seine Veteranen verteilen konnte. Der Begriff Kriegsgefangener war bei den Griechen nicht genauer definiert. Sie gehörten zum Beutegut des Siegers, der mit ihnen machen konnte, was er wollte. Bei der Entscheidung, was mit ihnen geschehen sollte, spielte die Überlegung eine wichtige Rolle, dass es sich um wehrfähige Männer handelte, die nicht einfach freigelassen werden konnten, ohne dass man befürchten musste, sie würden früher oder später wieder zu den Waffen greifen. Daher wurden Kriegsgefangene meist getötet, als Sklaven verkauft oder mussten ihr Leben als Zwangsarbeiter fristen. Kam es jedoch zu einem Friedensvertrag, bestand für sie die Hoffnung, freigelassen zu werden, häufig nach Zahlung eines Lösegeldes. Es gab auch die Möglichkeit eines Gefangenenaustausches und schließlich konnten die Kriegsgefangene in das eigene Heer übernommen werden, vor allem Söldner, die nicht aus Überzeugung, sondern nur des Geldes wegen gekämpft hatten. Das Schicksal der Kriegsgefangenen hing in erster Linie davon ab, ob sie für den Sieger lebend von Nutzen waren. Gerade in längeren Kriegen, an denen mehr als zwei Städte oder Länder beteiligt waren, wurde mit den Unterlegenen häufig kurzer Prozess gemacht. Die männliche Bevölkerung wurde hingerichtet, während Frauen und Kinder in die Sklaverei gingen. Einerseits konnte so ein Exempel statuiert werden, als Warnung an alle anderen Kriegsgegner. Andererseits glaubte man, auf diese Weise sicher sein zu können, dass sich der einmal besiegte Feind nicht wieder von der Niederlage erholen würde. Ganz abgesehen davon, dass man die vielen Gefangenen kaum hätte ernähren können. Vor allem der Peloponnesische Krieg bildet in dieser Hinsicht einen traurigen Höhepunkt in der Geschichte Griechenlands. Damals wurden von Athenern wie Spartanern viele Städte ausgelöscht. Im Sommer 427 vor Christus beispielsweise traf Platäe dieses Schicksal, nachdem die Einwohner der Belagerung durch die Spartaner vor Hunger nicht mehr standhalten konnten und sich ergaben. Im römischen Recht war der Status eines in Kriegsgefangenschaft geratenen Römers genau festgelegt. Da es als Schande galt, vom Feind gefangen genommen zu werden, anstatt in der Schlacht zu fallen, wurde er von allen verachtet und galt juristisch als Toter. Gelang es ihm jedoch zu entkommen, erhielt er seine Rechte zurück. Die Römer selbst machten auf ihren zahlreichen Feldzügen viele Kriegsgefangene, die als Beute häufig direkt nach der Schlacht an mitgereiste Händler verkauft wurden. Die starke Expansionspolitik Roms ab dem 3. Jahrhundert vor Christus führte dazu, dass Sklaven Massenware wurden und damit billig zu bekommen waren. Nach Livius sollen beispielsweise 167 vor Christus in Epirus 150.000 Menschen versklavt worden sein. Viele gelangten in den Besitz reicher Römer, die damit in der Lage waren, ihre Güter von Sklaven unterhalten zu lassen. Mit der Fülle billiger Arbeitskräfte konnten sie sogar die vernachlässigten Grundstücke der Kleinbauern, die oft wegen der zahlreichen Kriege allzu lange Militärdienst leisten mussten, aufkaufen und gewinnbringend bewirtschaften. So trug Roms machtpolitischer Aufschwung zum Niedergang einer ganzen Gesellschaftsschicht bei. Damals kam es auch zu den großen Sklavenaufständen, unter denen der des Spartakus am bekanntesten ist. Natürlich wurden die Sklaven zu allen Zeiten von ihren Besitzern nicht immer gut behandelt, vor allem wenn es einen ständigen großen Nachschub gab, sodass ein toter Sklave leicht ersetzt werden konnte. Dennoch begünstigte die spezielle Situation im 2. und 1. Jahrhundert vor Christus den Ausbruch großer Aufstände. In Unteritalien und Sizilien gab es riesige Landgüter, auf denen vor allem Sklaven eingesetzt wurden, die seit dem Ende des 2. Punischen Krieges aus dem Osten nach Italien gelangt waren. Die Sklaven, die auf den Gütern arbeiteten, stammten also aus demselben Kulturkreis, waren nicht aus den verschiedensten Ländern zusammengekommen. Zudem waren die vielen Viehhirten relativ unabhängig. Sie streiften mit ihren Herden durch das Bergland, waren oft lange von den Höfen abwesend und hatten sich zum Schutz vor Räubern und wilden Tieren bewaffnet. Aus ihnen bildeten sich zunächst Banden, später vereinigten sie sich und konnten sogar einige Städte erobern. Vor allem, da die Römer die Bedrohung stets stark unterschätzten. In der Kaiserzeit nahm der Zustrom an Sklaven rapide ab, da nur noch wenige Eroberungskriege geführt wurden. In den Handel gelangten lediglich Sklaven, die von ihren Besitzern verkauft wurden oder aus den Gebieten jenseits der Grenzen des Römischen Reiches. In dieser Situation wurden von den Kaisern immer wieder Gesetze erlassen, die eine allzu grausame Behandlung von Sklaven untersagten, denn Sklaven waren wieder zu einem wertvollen Gut geworden. Sklaven waren zu allen Zeiten völlig von ihren Herren abhängig und besaßen keine Rechte. Ihr Besitzer konnte sie weiterverkaufen, ausleihen, verpfänden und ihnen sogar Gewalt antun. Eingesetzt wurden sie je nach ihren Fähigkeiten, am häufigsten im Haushalt und in Betrieben. Vor allem wurden sie zu Tätigkeiten gedrängt, die von freien Bürgern als unehrenhaft angesehen wurden. So setzte man in Athen skythische Sklaven als eine Art Polizei ein. In Rom wurden Sklaven gern als Gladiatoren ausgebildet. Einige Sklaven erreichten durchaus eine gewisse Stellung, beispielsweise als Amme oder Hauslehrer. Als Arbeiter in einem Betrieb konnten sie sich das Vertrauen ihres Herrn erwerben und mit besonderen Aufgaben betreut werden. Ein guter Gladiator erwarb sich Ruhm, wurde vielleicht sogar zum Liebling der Massen, sah jedoch bei jedem Kampf dem Tod ins Auge. Sozusagen als Belohnung für gute Dienste konnte ein Sklave freigelassen werden. Eine Verpflichtung dazu bestand jedoch nicht. Auch ein Freikauf war möglich, wenn ein Sklave genügend Geld gespart hatte. Dies setzte allerdings voraus, dass sein Herr ihm eigenen Besitz zugestand. Damit erreichte er jedoch nicht den Status eines Vollbürgers. Außerdem blieb er sein Leben lang seinem ehemaligen Herrn verpflichtet. Erst den Nachkommen der Freigelassenen war es in Rom erlaubt, für ein Amt zu kandidieren. Nicht nur der Verlierer, auch das siegreiche Heer konnte allerdings noch lange unter den Auswirkungen des Krieges leiden. Da waren einerseits die Gefallenen zu beklagen, andererseits waren die Männer erschöpft, möglicherweise durch einen längeren Rückmarsch geschwächt, sodass mancher von ihnen die Heimat nicht wiedersah. Krankheiten konnten sich leicht ausbreiten und wurden von den Soldaten auf die Zivilbevölkerung übertragen. Nach antiker Vorstellung galten Seuchen oft im Zusammenhang mit Hungersnöten als Strafe eines Gottes für Freveltaten. Wie Hesiod schreibt, den Vermessenen aber, die schändlichen Werken sich widmen, denen schickte mächtiges Leid vom Himmel Zeus. Hungersnot kam und Seuchentod kam, und es sterben die Völker. Deshalb sah das Volk seine einzige Rettung darin, herauszufinden, auf welche Weise der Zorn der Götter erregt wurde und die Götter durch Sühneopfer wieder zu besänftigen. Die Ärzte hingegen diskutierten Theorien über giftige Dämpfe und Ausdünstungen des Bodens. Ihre Ratschläge reichten von Flucht aus dem verseuchten Gebiet bis hin zu vorbeugenden Maßnahmen wie einer durchdachten Stadtplanung. Dazu gehörte beispielsweise, sumpfiges Gelände zu vermeiden oder die Straßen innerhalb einer Stadt so anzulegen, dass extreme Winde ausgeschlossen wurden. Methoden zur Heilung oder zumindest zur Eindämmung einer Seuche wie Quarantäne waren in der Antike noch weitgehend unbekannt. Für die Athener wurde das 2. Jahr des Peloponnesischen Krieges zu einer harten Prüfung. Wie bereits im 1. Kriegsjahr fiel Archidamos, der König von Sparta, mit seinem Heer in Attika ein und verwüstete die Äcker. Die Landbevölkerung floh in die Stadt. In dieser Enge brach eine Epidemie aus und wütete 3 Jahre. Unter den Opfern war auch der Staatsmann Perikles. Der Historiker Thukydides überlebte die Krankheit und beschreibt im 2. Buch seiner Geschichte des Peloponnesischen Krieges ebenso die Symptome wie die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Zu all dieser Not kam noch als größte Drangsal das Zusammenziehen von den Feldern in die Stadt, zumal für die Neugekommenen. Denn ohne Häuser, in stickigen Hütten wohnend in der Reife des Jahres, erlagen sie der Seuche ohne jede Ordnung. Die Leichen lagen übereinander, sterbend wälzten sie sich auf den Straßen und halbtot um alle Brunnen, lechzend nach Wasser. Die Athener sahen die Ursache der Seuche zuerst darin, dass ihre Feinde die Brunnen vergiftet haben könnten. Zwar merkt Thukydides an, dass sich die Epidemie vielmehr durch Ansteckung unter den eng zusammenlebenden Menschen ausbreitete, doch niemand kam auf die naheliegende Idee, die Kranken zu isolieren. Stattdessen versuchte man herauszufinden, wodurch der Zorn der Götter erregt worden sein könnte. Und natürlich wurden den Göttern Sühneopfer dargebracht. Auch die Seuche, die 396 vor Christus das karthagische Heer befiel, stand im Zusammenhang mit einem Krieg. Dionysios, der Tyrann von Syrakus, hatte die Karthager provoziert, indem er sein Herrschaftsgebiet nach Westen ausdehnte und damit in den karthagischen Einflussbereich eingedrungen war. Der Rückschlag kam prompt und nur der Ausbruch einer Epidemie konnte Syrakus davor bewahren, von den Karthagern erobert zu werden. Der eigentlich siegreiche Feldzug der Römer gegen die Parther unter Lucius Verus wurde schließlich zu einem Fiasko. Avidius Cassius, einem der Generäle, gelang es zwar, die parthische Doppelhauptstadt Seleukeia und Ktesiphon am Tigris zu erobern, doch auf dem Rückweg nach Syrien starben viele seiner Soldaten an Hunger oder Krankheit. Außerdem verbreitete das Heer auf seinem Rückmarsch aus dem Osten eine Seuche über weite Teile des Römischen Reiches. Es war Lucius Verus' Verhängnis, in diejenigen Provinzen, über die er zurückreiste, bis nach Rom anscheinend eine Seuche einzuschleppen. Ausgebrochen soll die Pest in Babylon sein, wo im Apollotempel der Pesthauch aus einem goldenen Kästchen, das ein Soldat zufällig versehrt hatte, entwich, um von hier aus das Partherreich und den Erdkreis zu verpesten. Eine derartige Seuche konnte sogar den Kaiser hinwegraffen. Nachdem Claudius Goticus den Goten bei Naissus eine vernichtende Niederlage beigebracht hatte, brach die Pest aus. Möglicherweise hatten die Goten sie eingeschleppt. Jedenfalls starb Claudius nach kurzer Krankheit noch auf dem Balkan. Nicht jede Epidemie, die uns aus den antiken Quellen überliefert ist, steht mit einem Krieg in Verbindung. Doch Krieg begünstigte ohne Frage die Verbreitung von Seuchen. Siegesdenkmäler, dauerhafte Zeugen vergangenen Ruhmes. Triumphzug und Siegesfeier sind vorübergehende Ereignisse, auch wenn sich die Menschen sicher noch lange an den glänzenden Triumphzug von Vespasian und Titus erinnert haben. Damit ein Sieg garantiert nicht in Vergessenheit geriet, wurden Siegesdenkmäler an öffentlichen Plätzen errichtet, die nicht nur der Nachwelt den Ruhm überlieferten, den eine Stadt oder ein Herrscher errungen hatte, sondern zugleich auch Propagandafunktion besaßen. Das eigentliche Siegesmal wurde mitten auf dem Schlachtfeld errichtet, an der Stelle, an der sich der Feind zur Flucht gewandt hatte. Daher auch sein Name Tropaion, abgeleitet vom griechischen Wort für umwenden. Es bestand aus einem Baumstumpf, an den die erbeuteten Waffen gehängt wurden. Das Tropaion markierte einen heiligen Ort, an dem auch geopfert wurde, denn nach antiker Vorstellung ging der Sieg auf die Götter, besonders den Kriegsgott Ares, zurück. Zusammen mit der Siegesgöttin Nike wurde das Tropaion in der gesamten griechisch-römischen Welt zum Symbol für den Sieg und erschien häufig auf bildlichen Darstellungen. Ein solches Tropaion soll bereits Romulus nach seinem Sieg über den Sabinerkönig Akro errichtet haben. Doch Romulus gehört in den Bereich der Mythologie und sein Tropaion wird der Legende später hinzugedichtet worden sein. In der antiken Überlieferung gilt das Tropaion, das nach der Schlacht bei Marathon 490 vor Christus aufgestellt wurde, als das älteste. Die Römer übernahmen diesen Brauch erst sehr viel später. Das früheste bekannte römische Tropaeum stammt aus dem Jahr 121 vor Christus. Im Gegensatz zu den Tropaia wurden Siegesmonumente nachträglich erbaut, häufig an vielbesuchten Orten, beispielsweise in einem Heiligtum oder im Herzen einer Stadt. Dabei konnte das Siegesmonument durchaus die Form eines Tropaion haben, wie beispielsweise das bronzene Siegesmal, das Pausanias im heiligen Bezirk von Olympia gesehen hat. In diesem Fall ist das Siegesmonument zugleich eine Weihung, wahrscheinlich aus dem Zehnten der Kriegsbeute. Damit löste die siegreiche Stadt Elaia ihre Verpflichtung gegenüber den Göttern ein und konnte sich selbst ein Denkmal setzen. Im Gegensatz zu anderen Siegesmonumenten, die in Heiligtümern geweiht wurden, nimmt sich das Tropaeum von Elaia geradezu bescheiden aus. So hatte die Stadt Argos auf der Peloponnes eine ganze Statuengruppe aus 16 Figuren in Delphi aufgestellt. Dargestellt waren die Sieben gegen Theben und die Epigonen als Hinweis darauf, dass die Weihung aus der Kriegsbeute eines Sieges stammt, den die Argiver 456 vor Christus zusammen mit athenischen Hilfstruppen gegen Sparta und das verbündete Theben errungen hatten. In Argos selbst stand eine entsprechende Statuengruppe, wie Pausanias berichtet. Die Liste der Weihungen von Siegesmonumenten ist endlos. Zu den berühmtesten gehört die Schlangensäule von Delphi, deren Überreste heute auf dem Hippodrom in Istanbul zu besichtigen sind. Ursprünglich bestand sie aus einem goldenen Dreifuß, der von drei bronzenen Schlangen getragen wurde, die so miteinander verschlungen waren, dass sie eine Säule bildeten. Finanziert wurde sie aus dem Zehnten der Beute aus der Schlacht von Platae, 479 vor Christus. Der siegreiche Feldherr, der Spartanerkönig Pausanias, hatte sich in der Inschrift selbst verewigt, was einigen Unmut hervorrief, nicht nur auf der Seite der übrigen Bundesgenossen. Fürst der Hellenen im Feld, da er Persiens Scharen vernichtet, stellt Pausanias dies Denkmal Apollo dir auf. Diesen Zweizeiler hatten die Spartaner gleich damals von dem Dreifuß weggefeilt und dafür die Namen aller Städte aufgeschrieben, die zusammen den Barbaren geschlagen und das Weihgeschenk errichtet hatten. Die Geschichte zeigt, warum Siegesmonumente von und für Einzelpersonen erst später unter den hellenistischen Königen und in der römischen Kaiserzeit aufkommen konnten. Die Polisgesellschaft der archaischen und klassischen Zeit gestattete selbst verdienten Feldherren nicht, durch Denkmäler geehrt zu werden. Das kaiserzeitliche Rom hat damals wie heute die Menschen mit seiner Fülle an Baudenkmälern beeindruckt, von denen viele direkt auf einen Sieg Bezug nehmen und damit der Selbstdarstellung des Kaisers dienen. Doch sie stehen ebenso für die römischen Tugenden, die nicht nur als Grundlage für eine erfolgreiche Außenpolitik galten, sondern auch als Basis der Gesellschaft angesehen wurden. Da wären in erster Linie die Triumphbögen, die stets anlässlich eines siegreichen Feldzuges errichtet wurden, allerdings zum Triumph sicher noch nicht fertiggestellt waren. Der Titusbogen erinnert an den Sieg über die Juden 71 nach Christus, der Severusbogen an den Partherkrieg, der Konstantinsbogen schließlich an die Schlacht gegen Maxentius bei der Milvischen Brücke vor den Toren Roms 312 nach Christus. Die beiden Säulen, die Trajanssäule und die Mark-Aurels-Säule, erzählen in ihren spiralförmig umlaufenden Friesen von den Kriegen, die zur Annexion Dakiens geführt hatten, beziehungsweise von den langwierigen Kämpfen gegen die Markomannen und Sarmaten, heute Tschechien und Slowakei. Frieden, innere Sicherheit und Wohlstand. Nach antiker griechischer Vorstellung war der Frieden Eirene, eine der Töchter des Göttervaters Zeus, und der Themis, der Personifikation der göttlichen Ordnung. Ihre Schwestern hießen Eunomia, die Wohlgesetzlichkeit, und Dike, das irdische Recht. Zusammen bildeten sie den Dreiverein der Horen. Frieden, gesetzliche Ordnung und gerechte Rechtsprechung galten damit als Grundlage der Gesellschaft, indem sie alle Dinge gedeihen ließen. Eirene gab den Menschen Reichtum, weshalb sie häufig mit dem Plutos-Knaben, dem personifizierten Reichtum, verbunden wurde. Eunomia ist die Friedenshüterin. An sie erinnerte man sich besonders in Kriegszeiten. Dike wiederum ist die Mutter der Hesychia, der innerstaatlichen Ruhe. Kultische Verehrung erfuhr Eirene erst seit dem Friedensschluss zwischen Athen und Sparta im Jahr 371 vor Christus. Damals wurde auf der Agora von Athen eine Statue der Eirene mit dem Plutos-Knaben auf dem Arm aufgestellt, die der berühmte Bildhauer Kephisodot geschaffen hatte. Das zeigt, wie sehr bereits den Griechen die Abhängigkeit einer florierenden Wirtschaft von Frieden, Recht und Ordnung bewusst war. Ein Prinzip, das in der römischen Kaiserzeit zum politischen Programm wurde und unter dem Begriff Pax Romana in die Geschichte eingehen sollte. Auch die Römer besaßen eine Personifikation des Friedens, die göttliche Ehren genoss. Im Gegensatz zu den Griechen gehörte Pax allerdings nicht zu einem Götterverein, sondern stand für sich allein und hat daher mit der griechischen Eirene im Grunde genommen nichts gemeinsam. Pax war eine der Symbolfiguren der Regierungszeit des Augustus. In der Seeschlacht bei Actium besiegte Octavian seinen letzten innenpolitischen Gegner und beendete damit den Bürgerkrieg. Im ganzen Reich, das fast den gesamten Mittelmeerraum umfasste, herrschte endlich Ruhe und Frieden. Das bedeutete innere Stabilität, die Grundlage für wirtschaftliches Wohlergehen und das nach Jahrzehnten innerer Machtkämpfe, die schließlich in einen Bürgerkrieg mündeten. Die Römer waren kriegsmüde. Augustus, der Meister der Propaganda, nutzte die Situation und erhob die Pax Augusta zum Programm. Zuerst ließ er die Türen des altehrwürdigen Janusschreins schließen, was nur bei Frieden des römischen Volkes zu Lande und zur See geschehen durfte. Dieser Brauch soll der Überlieferung nach auf einen der Könige Roms zurückgehen und ist erstmals für das Jahr 235 vor Christus belegt. Die Darstellungen des Janus zeigen den Gott mit zwei Gesichtern. Damit leitet er gleichsam von einer Richtung in die andere. Im Mythos gilt er als Urkönig von Latium, der Landschaft, in der Rom liegt. Indem er Saturn, den Gott des Ackerbaus, als Gast aufnimmt, führt er die Zivilisation in Latium ein, auf der Roms Größe basiert. Damit steht er am Anfang von Roms Geschichte. Auch das Kalenderjahr beginnt mit ihm. Der Monatsname Januar ist von Janus abgeleitet. In dem Kultbau am Forum Romanum, der eigentlich nur ein Torbau mit Türen an beiden Seiten war, befand sich eine über 2 Meter hohe Bronzestatue des Gottes, die als eine der ältesten Statuen Roms angesehen wurde. Archäologische Reste des Kultbaus wurden bisher nicht gefunden. Sein Aussehen ist nur von Münzen des Nero bekannt. Allerdings wurden die Türen dieses Schreins vor Augustus nur wenige Male geschlossen. Während der Republik lebten die Römer beinahe ständig im Kriegszustand. Außerdem wurden Statuen und Altäre für Pax, Salus und Concordia aufgestellt. Die größte und eindrucksvollste Manifestation der Pax Augusta war jedoch der Friedensaltar auf dem Marsfeld in Rom, die Ara Pacis Augustae, die 9 vor Christus geweiht wurde. Das bedeutete allerdings nicht, dass Augustus einen radikalen Wechsel in der römischen Expansionspolitik plante. Im Gegenteil, die Eroberungen wurden intensiv weiterbetrieben. Vor allem schloss Augustus Lücken, gliederte die Gebiete in das Römische Reich ein, die in seiner Vorstellung von einem in sich geschlossenen Herrschaftsgebiet noch fehlten. Sein Ziel bestand darin, die Grenzen so weit wie möglich zu verkürzen und damit den finanziellen und militärischen Aufwand bei der Sicherung des Reiches zu verringern, eine Politik, die von seinen Nachfolgern weiterbetrieben wurde. Nur an der Eroberung Germaniens, sozusagen dem Zwickel zwischen Rhein und Donau, scheiterten die Römer, abgesehen von kleineren Gebieten in Südwestdeutschland. Damit wird auch deutlich, was Augustus und seine Nachfolger unter Pax verstanden. Innerhalb des Römischen Reiches sollte Frieden und Sicherheit herrschen, vom Militär an den Grenzen geschützt. Eroberungszüge in das jenseitige Gebiet tangierten die Pax Romana nicht.